Ich wollte es aufnehmen. Also ich kann, also einfach nur, also um jetzt auch gerade meine aufkommende Nervosität ein bisschen loszuwerden, einfach mal erzählen, was ich irgendwie in den letzten Monaten gemacht habe dazu. Also ich schreibe quasi gerade eine Arbeit über das nationalsozialistische Subjekt und im Zuge dieser Arbeit war es für mich nötig, nochmal allgemeiner auf das bürgerliche Subjekt einzugehen und sozusagen genau sagen zu können, also wo ist das Problem, wie sieht dieses bürgerliche Subjekt aus, warum gibt es das überhaupt im Kapitalismus, wie hängt es damit zusammen und um dann überhaupt, also sagen zu können, nationalsozialistisches Subjekt, so diese Spezialisierung. Wenn ich, also genau, das ist jetzt sozusagen mein Hintergrund in der letzten Zeit. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte hier sowas wie eine kritische Theorie der bürgerlichen Subjektform vorstellen, dann habe ich dabei, also ich habe dabei folgende, also drei Ziele gehabt, oder die ich damit verbinde. Zum einen zu sagen, Subjektkritik nicht bloß als Kritik des vereinzelten Subjekts, sondern im Zusammenhang mit den Verhältnissen. Dieses Subjekt, diese Subjektform existiert innerhalb kapitalistischer Lebensbedingungen. Und es geht mir auch da, also es geht mir darum, das, den Zusammenhang herauszuarbeiten und auch das zu erklären aus diesen Verhältnissen, also in gewissermaßen im Verhältnis von Basis und Überbau. Dann will ich dabei zweitens subjektiv bleiben, also vom Subjekt her denken, vom Selbstbewusstsein des Menschen, von seinem sinnhaften Bezug, von seinem sinnlichen Bezug auf Welt. Und drittens soll diese Subjektkritik nicht bloß so ein sozusagen theoretisches Unterfangen, sondern es soll mit einem praktischen Erkenntnisinteresse verbunden sein. Das heißt, dass die Menschen sich über sich, also mit dieser Theorie, die ich hier irgendwie angehe, sich über sich selbst klar werden können, also was in ihnen los ist und dass das sozusagen auch zugleich einen praktischen Sinn hat. Und jetzt ganz kurz, bevor ich jetzt dann loslege, was ich jetzt versuchen möchte klar zu machen, um nur kurz zusammenzufassen, also ich würde sagen, es gibt in uns drinnen ein Etwas, ein Ding, also es steckt in uns drin, es ist zugleich, ist uns zugleich fremd, also das heißt, dass wir in allem, was wir subjektiv sind, also in unserem Wahrnehmen, in unserem Gefühl, in unserem Denken, in unserer Begierde und so weiter, in unserer Leiblichkeit, sind wir von einer fremden Macht beherrscht, einer Sache, die eigentlich nicht viel mit uns selbst zu tun hat und die so einer Eigenlogik folgt, also so einer abstrakten, blinden Logik, die dieser Logik sind wir gleichgültig und trotzdem so vollzieht sie sich in uns und gleichzeitig diese fremde Macht kann man gleichzeitig nicht einfach von uns trennen. Das heißt, wir kennen nicht unmittelbar einen Unterschied gegen diese fremde Macht. Das ist jetzt so grob, das klingt wahrscheinlich jetzt sehr krass und ich hoffe einfach, ich kann es irgendwie klar machen. Und das ist so irgendwie, also diese Krassheit ist, glaube ich, das, was man, ich glaube, davon begreifen muss, um halt die, sage ich jetzt mal so, Zurichtung des Menschen in unserer Gesellschaft zu verstehen. Und ja, so. Und es ist natürlich schwierig und es ist natürlich auch schwierig, weil ich hier irgendwie versuche, sowas relativ Eigenes zu denken und so. Also ich sage auch gleich, ich stimme total selbst in den Begriff und ich versuche einfach, das so gut rüberzubringen, wie ich es kann. Genau, also und ihr fragt dann einfach und ich versuche es nochmal zu erklären und so weiter. Also genau. Und damit wir uns nicht ganz verlieren, habe ich eine Gliederung gemacht. Ich jetzt entzaubert. Also, erstens, ich fange mit dem Beispiel an. Man kann vieles als Beispiel wählen. Ich nehme den Individualismus. Und der zweite Punkt ist, habe ich genannt, der entfremdete Sinn. Der dritte ist dann der Selbstbegriff. Dann viertens, das Selbst und die bürgerlichen Verhältnisse, also die Ableitung vom Kapitalismus. Fünftens wäre dann die Praxis, Emanzipation des Selbst und so. Und das leitet dann ja über zum, zur politischen Praxis. Okay, so. Ja. Also ich möchte mit diesem Beispiel Individualismus anfangen. und versuche jetzt irgendwie das so an einem Phänomen einzuführen. Also ihr kennt es sicher alle, dass es gibt, wie soll ich sagen, ein feiner Mensch, ein Individualist, mokiert sich über Leute, die Hip-Hop hören und sagen halt so, der hört Hip-Hop, das ist überhaupt keine richtige Musik. Und ich habe gedacht, der Typ hätte Geschmack. Und bei Hip-Hop geht es auch gar nicht um richtige Musik. Also es geht nur um dieses Posen, um diesen Beat, um dieses Mitgrooven, um dieses Coolsein. Und ich selbst, also ich höre viel lieber Jazz oder Klassik, Beethoven zum Beispiel. Beethoven ist richtig intensive Musik. Und also wirklich, Hip-Hop tue ich mir nicht an. Da bin ich mir echt zu blöd dafür. Also wenn ich, nur wenn ich sowas wie Beethoven eben richtig gute Musik höre, dann fühle ich mich wie ein echter Mensch. Also ich hoffe, ihr habt das Phänomen so, habt auch gelacht, das war das erste Mal, das geklappt, super. Und ich versuche das jetzt quasi zu analysieren und daran deutlich zu machen, was ich für eine Kritik üben möchte, also was ich mit diesem Selbstbegriff, mit dieser Selbstentfremdung meine. Also was man hier erstmal sieht, ist, dass für den Menschen, der gesprochen hat, also jetzt zum Beispiel ich, ist es total klar, dass Hip-Hop, es ist überhaupt keine Musik, da geht es auch gar nicht um Musik. Und derjenige, der so spricht, dieser Individualist, der muss sich damit auch gar nicht weiter beschäftigen. Er weiß sofort, es geht bei Hip-Hop nicht um Musik, sondern nur um dieses Dabeisein, um dieses Coolsein. Ja, um dieses, sag ich jetzt mal, um diese Selbstbefriedigung. Und ich fühle mich edel, adlig und über diesen Hip-Hop erhaben. Und was klar ist, ist, dass man dieses Phänomen durch ganz viel anderes, also das sieht man am Kleidungsstil, wenn Leute irgendwie so ein politisches Dogma haben und was die richtigen Bücher sind, die man lesen muss, zum Beispiel Marx oder so. Also der Individualismus zeigt sich in ganz vielen Sachen. Das erstmal so, um das irgendwie so ein bisschen reinzufinden, was da passiert. Und jetzt sage ich eben, dass da so eine, also wie ich vorhin gesagt habe, es vollzieht sich darin so eine abstrakte Logik, die überhaupt nicht viel mit dem Menschen, der irgendwie dieses Urteil fällt, zu tun hat. Das versuche ich. Dieser Individualist hatte in sich dieses Selbstgefühl, dass er hat diese wahnsinnige Fähigkeit des echten Hörens und er hat auch in seinem Hörvermögen, also weiß intuitiv, was gute Musik ist und kann intuitiv diese tiefe Musik hören und verstehen. Also was passiert hier? Es ist eine Logik des Selbst. Ich sage jetzt vielleicht, also ich habe das Gefühl, ich kriege, also es findet in diesem Individualisten eine Abgrenzungsbewegung statt von der Masse und durch diese Negation, dieses Coolseins, dieses Posing, wird eine Identität in sich aufgerichtet, die in so einem reinen Selbstbezug, in so einer reinen Individualität besteht. Das heißt, dieser Mensch hat ein bestimmtes Selbst, eine bestimmte Form von Selbst und dieses Selbst hat seine Identität in so einem festen, ganz individuellen Kern. In diesem inneren Kern, da liegt jetzt ein Maßstab der Wertung über richtige und oder gute und schlechte Musik und diese Wertung wird ganz individuell durch diesen Selbstkern vollzogen und hat überhaupt nichts mit sozusagen Gesellschaftlichkeit und Masse zu tun, aber gleichzeitig wird allgemein geurteilt über die anderen Menschen, die Hip-Hop hören und so, aber es weiß es ganz aus sich selbst individuell und aufgrund dieser Unmittelbarkeit des Urteils steht dieser Individualist zugleich höher als diese Massenindividuen, die bloß Hip-Hop hören. Genau, dieses Selbst mit seiner von der Masse abgegrenzten Identität in sich rein individuell muss sein Selbst verwirklichen und immer jetzt beweisen, dass es ganz individuell und individualistisch und kein Massenindividuum ist und muss deswegen hier im Beispiel den Hip-Hop ausgrenzen und da stattdessen Jazz suchen, weil nur ist dieser Individualist mit sich identisch. Also kann so sein Selbst erweisen. Das hat negative Effekte. Also es ist quasi ein Entfremdungsphänomen oder so, könnte man sagen. Derjenige, der Hip-Hop hört und das mitkriegt, er fühlt sich natürlich ausgegrenzt und herabgewürdigt. Also das kann ziemlich wehtun, wenn, das kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn irgendwelche Leute sich so besserwisserisch und einfach überhaupt nicht begründen, sondern nur sozusagen diese wertmäßige Herabsetzung pflegen. Also der feine Mensch, der weiß einfach, dass Hip-Hop Mist ist, so, das kennt ihr. Dann zweitens geht es aber nicht nur um den anderen Menschen, es geht auch um den Individualisten selbst, der urteilt über den Menschen als anders, nur weil der Hip-Hop hört und schottet sich sozusagen für sich selbst von ihm ab, nimmt überhaupt nicht andere Qualitäten, die der hat, wahr. Und er schottet sich auch von der Musik ab. Er weiß ohne weiteres, also er muss sich überhaupt nicht auf den Hip-Hop einlassen und weiß, dass diese Hip-Hop, es wäre halt sozusagen auch eine Möglichkeit des sinnlichen Genusses, des Vergnügens, des Hörens, was sich dieser Individualist halt verbaut, und der weiß es einfach so. Oder? Darf ich noch was fragen? Wenn es kurz ist. Ja, nur das, du würdest also nicht sagen, dass auch das andersrum funktionieren würde. Also, dass der Hip-Hopper sagen würde, also genau andersrum, wie du es eigentlich dagegen gesagt hast. Ja klar, also das war jetzt nur ein Beispiel. Natürlich. Also das ist überall, das geht genauso andersrum. Also das ist jetzt, also vielleicht das ist jetzt, ich hoffe, das ist klar geworden. Also ich sage jetzt überhaupt nicht, dass das richtig ist, dass Hip-Hop schlecht ist. Das ist wirklich jetzt so eine soziologische Betrachtung gerade. Okay. Das wäre jetzt der erste Teil. Ich glaube, ich habe schon viel zu lange gebraucht. Also ich will da, also ich, aber das ist ja vielleicht trotzdem jetzt irgendwie sehr klar geworden, was ich meine. Diese entfremdete Identitätslogik des Selbst, das ist mir erstmal wichtig. Ich möchte jetzt zu dem zweiten Teil, der entfremdete Sinn, kommen. Vielleicht mache ich auch etwas schneller. Es geht ja vielleicht einfach nur darum, das irgendwie rüberzubringen. Und wir diskutieren dann oder so. Also ich hatte jetzt gerade diese Ausgrenzung des Hip-Hop-Menschen, und ich hatte gesagt, also der Individualist vollzieht diesen Rückzug und diese Ausgrenzung und diese sich selbst Höherstellung, und gleichzeitig habe ich gesagt, es ist etwas, was ihm selbst widerspricht. Das wäre das Erste. Also der Individualist macht das und es widerspricht ihm, und zugleich, also es widerspricht ihm, heißt es, er kann es irgendwie eigentlich nicht so richtig wollen, er macht es aber trotzdem, will es auch selbst. Und zugleich würde ich sagen, es ist auch nicht einfach nur frei und so gewählt und bewusst gemacht, sondern es ist auch ein Zwang in ihm, der sich vollzieht, weil dieser Ekel ist gegenüber dem Hip-Hop, ist unmittelbar und total intuitiv. Also er kann eigentlich gar nicht viel anders, als das zumindest jetzt in so einer unwillkürlichen Reaktion das Abwerten. Also es ist... Es ist also etwas, was dieser Mensch will, was er nicht wollen kann und wo er zugleich auch gezwungen ist. Also er wendet sich gegen sich selbst und ist dazu gezwungen. Ich habe noch zwei Beispiele, woran man das vielleicht noch viel besser sieht, und zwar Sucht. Der Mensch weiß, dass es schlecht ist, der Süchtige macht es trotzdem, und Affirmation, und der Süchtige ist natürlich auch dazu gezwungen. Irgendwie, ja. Und trotzdem, also so mache ich das immer selbst. Und das andere ist die Affirmation auf der faschistischen Herrschaft. Da ist es, glaube ich, auch relativ klar, dass man krasse Einbußen für sich selbst in Kauf nimmt und es trotzdem irgendwie selbst will. So in diesem Widerspruch. So, und was ich damit sagen will, entfremdeter Sinn, dazu will ich kommen. Also, diese Menschen machen das, obwohl es keinen Sinn für sie hat, obwohl es ihnen widerspricht. Aber sie machen es eben trotzdem, also muss es irgendwie einen Sinn für sie haben. Also es muss ein Sinn für sie sein, der nicht ihr eigener Sinn ist, der ihnen fremd ist. Deswegen nenne ich das entfremdeten Sinn. Also aufgrund eines entfremdeten Sinns machen Menschen Handlungen oder verhalten sich auf bestimmte Art und Weise. Ein Verhalten, das sich gegen sie wendet und das sie trotzdem wollen und zu dem sie auch gezwungen sind, weil sie diesen inneren Sinn in sich haben, der ihnen gleichzeitig fremd ist. So. was heißt das genau, entfremdeter Sinn? Das möchte ich mit diesem marxischen Entfremdungsbegriff in der Arbeit also versuchen zu erklären. Marx sagt entfremdete Arbeit, damit sagt er Folgendes, der Arbeiter, der entfremdete Arbeiter vergegenständigt seine Arbeit also im Arbeitsprodukt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist halt sehr berühmt, ich hoffe ihr kennt es und wenn nicht, dann versucht einfach zu folgen. Also der entfremdete Arbeiter vergegenständigt sich im Arbeitsprodukt, also hat eigentlich sich selbst in seinem Produkt mit seiner Arbeit, aber dieses Produkt ist ihm entfremdet, es ist von ihm getrennt, ist unabhängig, ist etwas Fremdes ihm gegenüber und wird dann auch, also es ist Ware und es ist Geld und es ist Kapital, sein Arbeitsprodukt, und es wird zu einer selbstständigen Macht ihm gegenüber. Und das, was der Mensch, der Arbeiter in seinen Gegenstand reingesteckt hat, also sein eigenes, das tritt ihm nun als feindlich und fremd gegenüber. Und so diese bewegende Entfremdung, mein eigenes ist mir fremd und beherrscht mich, das, meine ich, gibt es auch für das Innere, für das Subjekt. Und deswegen entfremdeter Sinn. Also ich sage, dass, dass das, was wir subjektiv haben, als subjektive Vermögen, als zum Beispiel als Gefühl oder als Begierde, dass das in uns in einer fremden Form ist, die von uns getrennt ist, die eine selbstständige Macht uns gegenüber ist, die sich feindlich gegenüber uns verhält. Also entfremdeter Sinn. Sinn als dieses subjektive Vermögen. Und es geht jetzt natürlich weiter. Es hat auch einen Unterschied zur entfremdeten Arbeit. Also dieser entfremdete Sinn, dieses entfremdete Innere, das ist uns eben nicht wie das Arbeitsprodukt äußerlich, sondern es ist, steht uns nicht als objektive Macht wie das Kapital gegenüber, sondern es ist in uns. Das heißt, wir sind selbst in uns, uns selbst entfremdet. Wir sind selbst diese Fremdheit uns gegenüber. Und was in uns diese eigensätzliche Logik ist, die wir ausführen müssen, das tun wir selbst. Das ist unsere eigene Bewegung. Also das ist so. Das ist ziemlich schwer wahrscheinlich. Also. Da ist eine Meldung dazu. Ja. Also dieses innere Selbst, meinst du dann sowas wie Triebkräfte, also Lust, Begierde oder? Zum Beispiel, genau. Ja. Also das ist, also ich meine, das, das im Einzelnen zu verstehen, da muss man jetzt vielleicht auch assoziieren oder so. Also ich, vielleicht versuche ich das dann nachher, weil ich bin jetzt auch gerade so in den Text drin und so. Also das, dass ich es nachher nochmal irgendwie so klarer mache und so. Und, also mit Trieb und Lust, weiß nicht. Genau, jetzt noch zwei Dinge dazu. Also ich habe schon ein bisschen mit Lust und so hat er schon gesagt. Also ich meine, dieses subjektive Vermögen nicht nur als einen Sinn einer Handlung, wie ich es vorhin eingeführt habe, dass man irgendwie, also, was hatte ich, naja, also diese Sucht, also diese, ah ja, dieser Individualismus, also diese, diese Abwertung, die so einen inneren entfremdeten Sinn hat, das ist nicht nur, also nicht nur als Grund von Verhalten oder Zweck von Verhalten, sondern ich meine, also subjektives vom Menschen im sehr allgemeinen Sinne, also eben zum Beispiel Bedürfnis und Wahrnehmung und so weiter, also dieses, also ich kann jetzt einfach mal denken, Gefühl, Empfindung, Verstand, Vernunft, Selbstverhältnis, soziales Empfinden und also alles dieses Subjektive findet sich in entfremdeter Form. Und Entfremdung heißt dabei immer, jetzt kommt ein Beispiel, um das zu verstehen vielleicht, heißt dabei immer, dass die Form dieses subjektiven Vermögens entfremdet ist. Und das, also zum Beispiel im Denken, gibt es Denkformen, die wir als entfremdete Formen bezeichnen würden. Zum Beispiel der Positivismus, dass quasi nur gültig ist, was man, also nur Wahrheit für den Gedanken kann nur das Wahrheit sein, was zu messen ist. Und so. Oder man kann, also das ist vielleicht ein Beispiel, das sehr einsichtig ist. Ein Antisemit, der, wenn er den Juden, oder also wenn er einen Menschen, was sich den jüdischen Glaubens zuschreibt, dann sieht er wirklich diese Abstraktion der Rasse und er sieht es unmittelbar. So in dieser Wahrnehmungsform. Also nicht unbedingt das, was man jetzt offensichtlich sieht, ist anders, aber diese Form selbst ist anders bestimmt, also die, was man sagt, Denkweise, Wahrnehmungsweise und so. Und dann, wenn noch ein anderer Punkt, also ich meine, wenn ich jetzt diesen Begriff des Sinns habe, dann meine ich auch sowas wie Selbstbewusstsein, also diese menschliche Selbstbeziehung. Also das heißt sozusagen das, was irgendwie auch den Menschen als Subjekt wesentlich ausmacht. Also das sieht man auch zum Beispiel daran, dass man, also Sinn hatte diese vielfältige Bedeutung, also es ist ja sowohl quasi der Sinn, sich auf etwas zu beziehen, also ich habe Sinn für, aber der Gegenteil hatte auch Sinn für mich, sonst würde ich ihn überhaupt nicht verstehen, also sonst wäre das überhaupt kein Tisch für mich. Also wenn jemand was sagt, dann verstehe ich den Sinn dessen, was er sagt und so. Und ich kann aber auch sagen, meine Arbeit hat Sinn, also ich habe eine sinnvolle Arbeit. Also diese Vielfalt, die spiegelt sich gerade wieder in diesem in dieser Selbstbeziehung. Selbstbewusstsein heißt, das heißt, wir beziehen uns auf Gegenstände, also auf, wie soll ich das erklären? Also es ist einfach diese, also dass wir über uns selbst Bescheid wissen, und dieses über uns selbst Bescheid wissen ist immer eine gegenständliche Beziehung, die ist praktisch und die ist sinnlich vermittelt und so weiter. Das sage ich, weil es später wichtig ist. Aber da komme ich vielleicht nochmal dazu. Okay, also an der Stelle glaube ich jetzt ein bisschen durcheinander, tut mir leid. Also ich sage jetzt einfach an der Stelle vielleicht nur mal, das ist später wichtig mit dem Selbstbewusstsein und also ich habe das mit dem entfernten Sinn ja auch so ein bisschen von Marx und der beschreibt eben gerade so, dass die menschlichen Sinne selbsttisch sind, sagt er, dass diese diese Selbstbeziehung haben. Gut. Und das mit dem Selbstbewusstsein ist deswegen wichtig, weil es sich daraus jetzt dann dieser Begriff des Selbst ergibt. Hier. Also das, was quasi den Menschen im Subjektiven ausmacht, damit meine ich diese wirkliche sinnliche Selbstbeziehung zu einem Gegenstand, das wird hier in dieser Entfremdung zu einer abstrakten und leeren Formel, also zur bloßen Suche nach Identität, und das steckt jetzt eben in dem Begriff des Selbst drinnen. Auf den Begriff des Selbst komme ich deswegen, weil ich sage, dass dass etwas Subjektives entfremdet ist, das macht es selbst aus. Also alles unsere subjektive Vermögen sind entfremdet, weil sie sich in der Form des Selbst befinden. Ich hoffe, das wird noch klarer, warum ich das sage und was das bedeutet. Aber ich hatte ja am Anfang das mit dieser fremden Macht und so gesagt. Und das Selbst ist genau diese fremde Macht in uns, die sich gegen uns selbst verhält, die diese abstrakte Bewegungslogik hat. Genau, also. Das heißt, jetzt im Folgenden geht es erstmal nur darum, was das Selbst ist. Also wie gesagt, ich filme da auch selbst sehr, ich versuche wirklich sowas irgendwie zu entwickeln und es tut mir leid, wenn ihr vielleicht nicht so ganz gut folgen könnt, dann versucht einfach, und wir versuchen es dann irgendwie auch, und ich versuche dann nochmal was zu erklären, wenn das unklar geblieben ist. Also, was heißt selbst? Man hat überhaupt sozusagen nur ein einziges Selbst und ist als Mensch durch dieses Selbst ausschließlich bestimmt. Das heißt so viel wie in all meiner besonderen Vielfalt, die ich als Mensch bin, also in all meinen vielfältigen Eigenschaften und Erfahrungen, bin ich in meinem Selbst immer mit mir identisch. Diejenigen von euch, die Kant kennen, ich versuche das halt da mal plausibel zu machen, weil da gibt es so einen Satz, der ist sehr bekannt und da wird es sehr deutlich. Der Kant schreibt, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Also in allem, was ich in der Vielfalt meiner Wahrnehmung und so meines Denkens, meiner Zustände habe, da gibt es diese Identität des Ich denke. Dieses Ich denke bezieht sich auf alles dieses und fasst es so zu einer Einheit zusammen. Das heißt, das Selbst heißt grundlegend die Identität des Menschen in all seiner Verschiedenheit, in all seinen Unterschieden. Das ist das eine, der Definition des Selbst. Und das zweite ist, dass das Selbst immer in so einer Bewegung der Selbstverwirklichung ist. Also es gibt immer eine Bewegung der Identitätsherstellung. Das Selbst versucht immer, es selbst zu werden. Und Also diese Sache der Selbstverwirklichung bei dem Hip-Hop-Ding, da hatten wir irgendwie, da bestand die Identität in diesem Fest, oder das Selbst bestand in diesem festen Kern, und die Identität war aber erst da, wenn dieser feste Kern wirklich ist. Also wenn ich wirklich Jazz höre und wenn ich und mich von dem Hip-Hop-Menschen abgegrenzt habe. Also das ist irgendwie, es gibt bei dem Selbst immer so eine Bewegung der Identitätsherstellung. Jetzt erkläre ich das Wort selbst. Also es gibt ja dieses, dass man sagt, ich selbst, oder ich habe vorhin auch von Selbstbewusstsein gesprochen. Das heißt, es gibt sowas wie eine Beziehung auf mich, ein Selbstbewusstsein, aber das Selbst ist eine Substantialisierung dieser Beziehung. Also das ist nicht ein Selbstbewusstsein, das immer ich beziehe mich auf anderes, ich beziehe mich auf mich und hier geht es um mich selbst oder so, sondern das ist diese Beziehungsform, also dass ich mich weiß, weil ich weil ich mich zu einem Gegenstand verhalte und deswegen so ein Selbstbewusstsein in diesem Verhältnis habe, aber im Selbst ist gerade dieses Verhältnis verdinglicht oder so, also hypostasiert, das heißt so viel wie vergegenständlich. Das ist eine feste Substanz, die gerade überhaupt keine Beziehung mehr ist. Das wurde auch in der Philosophie oft formuliert, es gibt bei Kierkegaard zum Beispiel, also es ist jetzt nicht das Selbst ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält und so, also muss man jetzt nicht verstehen, aber das ist jetzt auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber was ich jetzt irgendwie immer vorhin gesagt hatte, diese innere Fremdheit des Menschen, der irgendwie gezwungen ist und es selbst aber auch will, genau das ist jetzt diese als Substanz gesetzte Selbstbeziehung. Das ist also ein Subjekt, das objektiv bestimmt ist, das ein Ding ist in sich. Und das ist gerade diese Substantialisierung des Selbstbewusstseins, der Selbstbeziehung. Ja, so. Das war bis hierher die abstrakte Definition des Selbst. Das ist ganz abstrakt und nur so begrifflich, um das irgendwie sich zu überlegen. Aber dieses Selbst existiert eigentlich nur gibt's nur konkret und nicht so abstrakt. Also in vielen konkreten Gestalten und hat dabei in dieser Konkretheit immer eine ganz eigene Form der Identitätsherstellung. Also zum Beispiel gibt es das als ein moralisches Bewusstsein, also dass man in sich, ich hatte vor ein paar Wochen so einen Bericht irgendwie, dass ein Jujutsu-Trainer, der sei immer so hierarchisch und autoritär und so und die Gürtelfarben und das ist ja total autoritär und man hat dann so eine Getriebenheit, dass man ja sofort irgendwie den moralischen Weltzustand herstellt. Dann gibt es zum Beispiel den Rationalismus, dass man so einen Drang, alles, was es gibt in der Welt, zu durchdringen und die Abstraktion festzuhalten. Also Adorno würde sagen, die Identifizierung des Alls. Dann gibt es zum Beispiel das Selbst der Familie, also der familiären Gemeinschaft. Man hat dieses Familienselbst hat seine Identität dadurch, dass man durch Blutsbande verbunden ist, durch das familiäre Vertrauen, durch die Treue zueinander und dass man aber zugleich auch in der Abschottung gegen diese feindliche Außenwelt. Und in der Weise konkret ist das Selbst immer. Und es gibt da immer nur diese Identitätsbewegung und Und man kann jetzt quasi die ganze kapitalistische Kultur so durchgehen. Zum Beispiel noch, man kann die psychischen Krankheiten anschauen, man kann die Erlebniskultur anschauen, das Geschlechterverhältnis, den Nationalismus und so weiter. Also das ist von mir auch verstanden als eine sehr allgemeine theoretische Perspektive. Ich komme jetzt zum vierten Punkt und ich brauche wahrscheinlich schon viel zu lang. Jetzt geht's aber schnell. Und jetzt wird es dann auch langsam politisch interessant. Genau, das Selbst und die bürgerlichen Verhältnisse. Zum einen, man kann ziemlich klar sagen, also einfach aus der historischen Wissenschaft, das Selbst, das gibt es erst, also als Form des Menschen mit der Neuzeit. Das ist quasi ein Fakt, von dem man ausgehen muss. Das sagen viele bürgerliche Wissenschaftler und das sieht man einfach, wenn man sich die Philosophen anschaut. Ich habe jetzt mal ein Zitat aus einer sehr seriösen Quelle gewissermaßen, also sehr offiziellen Quelle, das Historische Wörterbuch für Philosophie, da steht, das Selbst gilt als ein Konzept, das erst innerhalb der Subjektivierungstendenzen des neuzeitlichen Denkens philosophische Bedeutung gewinnen konnte und deshalb keine Vorgeschichte hat. Das ist das eine. Das andere ist, das Selbst gehört auch logisch zur bürgerlichen Gesellschaft. Also, es ist ja, also, das Selbst ist ja gerade nicht diese individualisierte, diese vereinzelte Substanz, sondern es ist also eine Form von gesellschaftlicher Beziehung. Weil es besteht halt nur, also man sagt ja, das Selbst ist es selbst und nichts anderes. Und gerade also in dem, was das Selbst ist, also das existiert immer nur in der Trennung von anderen. Also man kann halt sagen, dass das Selbst sich, also das Selbst ist nur dadurch es selbst, dass es sich auf andere Menschen bezieht und sich von diesen trennt. Also was ich ja auch bei diesem Individualisten schon so hatte. Und ich meine, gut, also die, dass man sich auf, dass man sich in einem umfassenden Sinne gesellschaftlich so bezieht, dass man sich nur durch die Trennung von anderen so bezieht, das ist ja halt die Logik der bürgerlichen Gesellschaft. Also die Beziehung der vereinzelten Einzelnen. Und während halt dass man sagt, der Einzelne ist erstmal so für sich und sein Selbst ist ganz allein und sagt der Marx zum Beispiel, also das ist halt eine Illusion, die entsteht überhaupt in der bürgerlichen Gesellschaft. Eben wegen dieser Form der Trennung. So, das wäre das soweit, ja. Ich will jetzt nochmal ganz kurz versuchen, allgemein zu sagen, warum innerhalb dieser bürgerlichen Gesellschaft, also innerhalb dieser Trennung von anderen, warum da ein Selbst entsteht als Subjektform. Das ist ganz abstrakt und jedes konkrete Subjekt hat, also es ist nicht sozusagen so abzuleiten, sondern jedes konkrete Subjekt hat immer, also weiß nicht, was ich jetzt hatte, Nationalismus und Geschlechtlichkeit und so weiter, Familie, das ist nicht irgendwie so ein Ableitungsverhältnis, sondern das ist immer auch, das begründet sich auch immer ganz konkret, ja. Aber trotzdem gibt es quasi eine allgemeine Figur darin und die versuche ich jetzt nochmal. Es ist schon so eine Art Nachweis, dass dieses Selbst abhängig ist vom Kapitalismus und mit ihm zusammenhängt. So. Wie mache ich das? Ich versuche es einfach zu erklären. Also, jetzt wird es aber voll. Also, du hast vorhin schon gesagt, dass es toll ist, dass alle da sind. Ich könnte jetzt nochmal sagen, dass zu viele da sind, das ist toll. Das kann ich vorhin nicht sagen. Ja, ich hatte ja kurz einen Break gemacht. Ja, ja. Okay, dann hole ich mir einen. Hier. Ja. Ja. Also ihr könnt da auch noch hier, ach grüß dich, ihr könnt da auch noch hier vorstellen. Ja. Das ist hart, oder? Geht schon. Ein bisschen schwierig, sich erstmal den Gedankenkonzept zu orientieren, wenn man da keinen Überblick hat. Hast du genug Beispiele damit? Okay. Ich denke, das später nochmal. Also ich versuche jetzt nochmal zu sagen, warum das Selbst als Subjektform durch die bürgerlichen Beziehungen bedingt ist. Und zwar folgendermaßen, ich habe vorhin gesagt, das menschliche Subjekt, der Mensch, ist also wesentlich durch sein Selbstbewusstsein charakterisiert, und dieses Selbstbewusstsein existiert immer als praktische und sinnliche und wirkliche Beziehung zu Gegenständen und zu anderen Menschen. Also ich habe auch nur dann ein Wohlbewusstsein meiner eigenen Wirklichkeit, also in der Praxis, mit anderen, mit Gegenständigkeit, mit Welt, also so. Aber, also in der bürgerlichen Gesellschaft, also da ist ja diese Bezugnahme auf Wirklichkeit gerade abgeschnitten. Also ich habe eben keine Beziehung auf die gesellschaftliche Reichtumsproduktion und auf die Arbeit, das ich konsumiere nur, zum Beispiel, also das ist eines von vielen Beispielen. Oder also ich beziehe mich auf andere Menschen grundsätzlich instrumentell, das Geld steht zwischen uns, ja. Ich muss immer, es ist immer vermittelt durch sozusagen diesen, durch diese harte Grenze. Also das wären jetzt zwei Beispiele. Und jetzt aber dieses Selbstbewusstsein des Menschen, also der Mensch besteht ja aus diesem Selbstbewusstsein, aber also aufgrund seiner Vereinzelung, aufgrund seines Isoliertseins, kann sich der Mensch nicht auf Gegenstände beziehen, und in seinem Selbstbewusstsein ist er also auf sich selbst isoliert und auf sich selbst zurückgeworfen. Also dieses Selbstbewusstsein besteht und kann aber nicht bestehen. Also es sag ich jetzt mal, es will sich beziehen, aber kann sich nicht finden. Also da, wo sozusagen, wo ich meine eigene Wirklichkeit suche als, ja, menschliches Wesen oder so, also da, wo ich meine eigene Wirklichkeit suche, da ist sowas wie eine Leerstelle und ein Loch. Und ich kann nur dann überhaupt noch sowas wie eine Selbstbeziehung aufrichten, wenn ich da sage, ich bin ich selbst total in mir. Also es ist quasi, diese Selbstbeziehung ist auf ihn zurückgedrängt und ist isoliert von aller Beziehung und von allem Verhältnis und existiert rein in ihm selbst. Also weil sich meine Selbstbeziehung nicht gegenständlich vermitteln kann, deswegen muss sie sich in sich selbst drehen, sie ist sich in sich eingeschlossen, und also das meine ich eben, das ist das Selbst. Also, und um das jetzt nochmal, diesen Gedanken nochmal besser zu verstehen, habe ich jetzt ein Zitat von Adorno, also der halt quasi dieselbe Theorie hat. Also ich lese vor, es ist ein bisschen schwierig, ja. Die Undurchsichtigkeit der entfremdeten Objektivität wirft die Subjekte auf ihr beschränktes Selbst zurück und spiegelt ihnen dessen abgespaltenes Für-sich-Sein, das monadologische Subjekt, als das Wesentliche vor. Also es gibt eine Undurchsichtigkeit der entfremdeten Objektivität, das heißt, die Welt ist von mir abgeschnitten, und diese Undurchsichtigkeit wirft die Subjekte auf ihr beschränktes Selbst zurück. Sie werden zu Monaden. Und weiter, und so wird ihnen ihr abgespaltenes für sich sein, also ihre in sich geschlossene Selbstbeziehung, das wird ihnen zum Wesentlichen. Genau, und das ist genau diese Sache, dass die praktische, wirkliche, gegenständliche Beziehung auf mich, die wird verunmöglicht, und gleichzeitig bin ich dadurch auf mich selbst zurückgeschmissen und richte dieses Selbst auf. So, das war jetzt der Theorieteil. Jetzt kommt noch kurz was zur Politik oder so, oder zur kulturrevolutionären, ich muss sagen, zur kulturumwälzenden Praxis, weil ich habe ja diese Webseite gemacht. Also, zum einen, was kann man subjektiv, also was kann jetzt ich sozusagen allein machen, wenn ich diese theoretische Perspektive habe, oder muss ich jetzt vielleicht nicht das jetzt gehört haben, aber also wenn ich sowas wie eine Kritik der Subjektentfremdung habe, was jetzt gar nicht ausgefallen, also wenn ich überhaupt so eine Wahrnehmung habe, dann kann ich diese innere Entfremdung vergegenständlichen und das Selbst als diese fremde Macht von mir unterscheiden lernen. und ich kann verstehen, was da in mir abgeht. Ich kann die Mechanismen versuchen nachzuvollziehen. So, also das ist erstmal, was man lernen kann, dass diesen fremden Prozess in mir von mir zu unterscheiden. Was nicht gelingen wird, ist, das abzuwerfen. Es wird immer da sein, es wird uns immer auch treiben und so weiter. Also man kann durch so einen Akt des Wollens, kann man das selbst nicht überwinden. Dafür steht quasi auch mein Argument, dass es mit dem Kapitalismus durch die kapitalistischen Verhältnisse bedingt ist. Aber eben durch andere Verhältnisse, das wäre jetzt der Punkt. Logischerweise. Also erstmal grundsätzlich, also ich glaube, ich würde sagen, dass wenn Menschen nicht voneinander getrennt sind, also wenn man tatsächlich gemeinschaftlich arbeitet oder sein Leben organisiert und so weiter, auch miteinander spricht, gemeinsame Erfahrungen macht und so weiter, und da, wo man nicht getrennt ist, wo man nicht irgendwie etwas nur aus dem instrumentellen Interesse gemeinsam macht oder wo man dazu gezwungen ist, das gemeinsam zu machen und so weiter, also dort entsteht auch nicht diese Selbst, diese Aufrichtung des Selbst. Das wäre jetzt so meine grundsätzliche Überlegung. Also wenn wir so eine Vergesellschaftung der Individuen hinkriegen, dann belästigen uns auch dieses Selbst nicht mehr. Und gut, das heißt, also im Grunde, gut, klar, also wir brauchen die Revolution. Das heißt, man muss halt die kapitalistischen Wirtschaftsverhältnisse durch andere ersetzen, also das Leben anders produzieren. Das ist jetzt sozusagen die langfristige Perspektive. Und also zum einen ist es so, es geht quasi nicht sofort, das wäre jetzt irgendwie eine sehr lange Perspektive, dann könnte man jetzt da überhaupt nichts machen in Bezug auf das Selbst. Aber es gibt noch einen politischen Punkt, und zwar, also ich sage jetzt mal, also in der dritten Feuerbach-These, da steht, dass die Veränderung der Umstände muss mit der Selbstveränderung zusammenfallen. Es gibt keine Veränderung der Umstände ohne die Selbstveränderung. Das heißt, also wir brauchen für die Revolution auch einen Bewusstseinswandel, und man braucht dafür auch andere Menschen. Das heißt, wir müssen schon heute diese anderen Strukturen aufbauen, die es möglich machen, etwas anderes als ein Selbst also ein anderes Selbstverhältnis als das Selbst zu entwickeln. Also das heißt, wir müssen mit dem Aufbau anderer Verhältnisse heute in Ansätzen anfangen, andere Lebensformen aufbauen und so. Und gleichzeitig muss man Strukturen, die das Selbst gerade affirmieren und reproduzieren, muss man also heftig bekämpfen. Also das wäre jetzt sozusagen diese kulturpolitische Perspektive. Ich einfach jetzt ein paar Beispiele. Also man muss unbedingt, also heißt unbedingt, also ich meine, was muss man bekämpfen? Zum Beispiel die Familie, die Kirche auf jeden Fall, also das kann man bei Wilhelm Reich nachlesen, ja. Also da steht auch die Familie und Kirche im Mittelpunkt, aber auch zum Beispiel natürlich die Schule, ein Wohnen, das in vereinzelten Parzellen geschieht, alle voneinander getrennt, subjektivierte Arbeitsverhältnisse. Und was kann man zum Beispiel heute in Ansätzen anders aufbauen? Ja, man kann zum Beispiel Häuser besetzen, man kann Kinderläden, Produktionsgenossenschaften, kollektiveres Wohnen und so weiter. Also das sind jetzt einfach nur Beispiele, um quasi das Denken anzuregen. Und ja, und am Schluss noch, also Kulturpolitik heißt auch, man muss politische Organisierung immer auch kulturell verstehen. Es ist, also ich habe vorhin schon gesagt, wir brauchen für die Revolution einen Bewusstseinswandel, wir brauchen auch für sowas wie linksradikale Realpolitik heute, brauchen wir auch quasi eine andere politische Kultur. Das ist auch ganz wichtig. Also dass es sozusagen nicht zu so Inszenierungen von Gegenmacht kommt, die eigentlich total ressentimentgeladen und sozusagen nur anprangern und anklagen, aber quasi keinen praktischen politischen Sinn haben. Und genau, das heißt, politische Organisierung, wir können die nicht verstehen als bloße zweckrationale Assoziation, also wir verbinden uns, um gemeinsam Ziele zu erreichen, das wäre sozusagen rein instrumentell, sondern politische Organisierung muss auch muss auch eine praktische Gemeinschaft sein, also eine praktische gemeinsame Erfahrung, die auch eben nicht jetzt nur darin besteht, dass man nach der Demonstration gemeinsam ein Bier trinkt, sondern, also das ist polemisch, aber politische Organisierung muss Organisierung vor Ort sein, also in den wirklichen Lebensverhältnissen. Um dort gemeinschaftlich zu leben und gemeinschaftlich sozusagen sich so zu, wirklich zu verbinden, damit eben die Trennung und Vereinzelung überwunden wird. Das wäre so. Das müsste heute politische Organisierung sein. Also das war jetzt so ein Gedanke halt. Gut, ich bin jetzt mit meinem Vortrag zu Ende. Also wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass es, also ich fühle mich da total selbst in den ganzen Zusammenhängen und Begriffen, und ich wollte das jetzt hier mal vorstellen, weil ich finde das wichtig und ich würde auch gerne weiter darüber diskutieren. Und genau, und ich kann nur hoffen, also ja, wenn ihr was nicht verstanden habt, dann fragt jetzt einfach sozusagen, also in der Diskussion nachher. Dann, also genau. So. Und dann versuche ich es nochmal zu erklären. Gut, also jetzt war als erstes Jan. Ja, ich hätte eine Frage zu dem Adorno-Zitat, ja? Das du angeführt hast, ja? In dem es um die objektivierte Entfremdung geht. Du hast angesprochen, dass das Für-sich-Sein für die Leute auf sie zurückverweist und in ihrem Selbstbewusstsein zu einer Selbstbildung führt. Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich die an sich seiende gegenständliche Form, die eigentlich im Kapitalismus unsere gesellschaftlichen Verhältnisse vermittelt? Weil das ist ja die entscheidende Frage. Ich meine, diese objektivierte Entfremdung, das ist ein 1:1 Zitat aus den Grundrissen aus der entfremdeten Arbeit, in der Marx eben genau die entfremdete Arbeit, also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass im Kapitalismus die Menschen einfach nur auf ihr Für-sich-Sein verworfen sind, sondern die gegenständliche Beziehung existiert, als an sich Seiende, als Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit. Und die Frage ist, welche Rolle spielt die in der Vermittlung von Praxis? Weil es scheint mir so, als würdest du die an sich Seiende Kategorie einfach liquidieren. Ich weiß nicht, also du warst, glaube ich, später da einfach. Das wurde vorher in Verbindung gebracht. Ja, deswegen frage ich ja auch. Achso, ja. Aha. Also für sich sein ist jetzt nicht so an sich und für sich, sondern es ist, also für sich sein ist da jetzt, also abgespalten ist für sich sein, das heißt Selbstbewusstsein in dem Sinne. Und genau, und also die Beziehung zum Kapital, natürlich gibt es eine Beziehung, also klar, also das ist halt eine bestimmte, das ist eine widersprüchliche Beziehung, also aber gut, da müsste ich jetzt das Kapital, also ich weiß nicht, also ich also irgendwie ist mir deine Frage leider auch nicht so ganz klar geworden. Ich glaube, es ist einfach sozusagen die Frage nach dem, du fragst doch sozusagen nach dem, wieso diese, also oder was der Zusammenhang ist zwischen diesem Für-sich-Sein des Selbst und den an sich seienden Verhältnissen der bürgerlichen Gesellschaft oder kapitalistischer Ökonomie. Also ich finde, was Adorno ja vielfach aufgreift in dem Lima Moralia an der Stelle, wo du es jetzt vorgelesen hast, ist, dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr ihr Sein erfassen können. Dass sie gar nicht mehr ihre unmittelbaren Interessen wahrnehmen, sondern dass sie in Konformität opportuner erscheint. Und das ist ja das Problem, was sich in der Subjektform dann widerspiegelt, dass sie nämlich nur ihr Für-sich-Sein wahrnehmen und nicht mehr ihr An-sich-Sein. Und die Frage ist doch für marxistische Politik, welche Rolle spielt das An-sich-Sein? Welche Rolle was meinst du mit An-sich? Also ich habe davon also der Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit. Welche Rolle spielt proletarische Politik, welche Rolle spielt Organisierung von den Interessen, von Klasseninteressen? Ja? Weil das ist ja der Punkt, den Adorno macht. Das wäre einfach auch nur eine andere Art von Konformität, oder nicht? Wieso? Also, sich überhaupt in eine Klasse einzuschreiben, einzuordnen, einfach. Wieso? Also es wird jetzt eine Diskussion. Ich weiß, was du meinst. Und dann, also vielleicht sage ich das kurz und wenn das nicht das ist, dann diskutieren wir nachher. Was du meinst, was ist mit den materiellen Interessen, mit der Bestimmung als wahre Arbeitskraft und sowas? Was sind im Gegensatz zum Kapitallohn, aber keine. Ah, okay. Dann, also um den geht's hier nicht. Das war eine. Also das ist jetzt quasi. Also zum einen, das ist quasi eine Theorie, die sich auf anderes bezieht, nämlich auf die subjektiven Bestimmungen des Menschen, also auf seine Wahrnehmung, auf sein Gefühl und so. Und es hängt mit dem anderen zusammen und es existiert, also das Selbstbewusstsein existiert nie außerhalb der Arbeitsbeziehung oder so. So, aber erstmal ist es, erstmal geht es quasi nicht um Gestaltung von Natur, sondern um das Innere des Menschen. Das sind zwei Sachen erstmal. Um den Zusammenhang, da habe ich mir natürlich auch keine Gedanken gemacht, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja, aber ist das nicht das Problem? Also das war ja meine Frage. Ob du nicht mit den subjektiven Bestimmungen eben der Subjektform, wie du sie skizzierst, tut mir leid, ich bin zu spät gekommen, deswegen jetzt auch erstmal fragend, wenn ich die anderen stören sollte, dass das jetzt so ein bisschen redundant von dir wird. Wäre es okay, wenn es, also ich habe gerade gemeint, wenn es das ist, dann, also das wir es nachher nochmal diskutieren, weil es gab noch andere Fragen. Das wäre ganz gut, glaube ich. Danke. Ja, also ich wollte einfach, dass du vielleicht nochmal diesen Begriff des Selbst, und wurde der noch nicht so klar erklärt. So ein bisschen mit dem Nicken verstehe der andere, wenn es auch nicht ernst ist. Also das, was ich da gemacht habe mit dieser Definition, ist ja sozusagen so eine philosophische Definition. Ist das quasi dann so rein begrifflich. Erstmal, also das, was ich gesagt habe, das liest man auch, wenn man jetzt irgendwo in ein Lexikon reinschaut, dann steht das so da. Also das Selbst ist das, worin der Mensch in der Vielfalt seiner Erlebnisse und Zustände und Eigenschaften mit sich identisch ist. Das, was sich da immer durchhält. Egal. Also, weiß nicht, personale Identität, sagt man, ja. Also ich verwandle mich im Laufe der Zeit, ich bleibe aber immer dasselbe. Also das ist erstmal diese Identität. Und dann ist das immer so eine Bewegung, dass, also man kann jetzt vielleicht das so erst aus dem Abstrakten herleiten, also es gibt diese Identität im Anderen, also im Unterschied, aber natürlich ist da keine Identität. Also erst um damit es eine Identität in Unterschieden gibt, müssen die erst identifiziert werden. Also jetzt so ganz grob gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ein gutes Beispiel finde. Wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, du kennst doch Selbstverwirklichung. Also, so das als Phänomen oder so. Oder was ich mit diesen Individualisten hatte, da geht es irgendwie darum, eine Identität herzustellen, zu sich zu kommen oder so. Und also mit dieser Moral, was ich hatte, also man hat irgendwie diese moralische Weltanschauung und man sieht jetzt irgendwo, ein Mensch verhält sich unmoralisch, dann ist man jetzt sofort dabei, das zu ahnden und dann der muss sich jetzt aber moralisch verhalten. Und ich selbst, also mein Selbst ist, besteht darin, also ich habe meine Identität darin, dass alles moralisch ist, so, und ich muss jetzt diese Verletzung der Moral aufheben und dann erst bin ich mit mir selbst identisch. Vielleicht so konkret kann man es ja viel besser erklären vielleicht. Also und ich meine, du kennst dich und viele von euch kennen ja wahrscheinlich so ganz, ganz pauschal diese hegelischen Sachen, also mit dem diesen drei Schritten und so und der Dialektik und also weiß nicht, Logik, Natur, Geist. Und da gibt es erst sozusagen so dieses erste Sache, der Geist fängt an, geht dann außer sich in die Natur, so, steht dann sich selbst gegenüber, ist dann ein anderes, und er wird dann zu sich selbst, indem er also aus der Natur zum Geist kommt. Also aus der Natur wächst der Geist und er selbst kehrt dann zu sich selbst zurück und wird mit sich identisch. Das ist diese Bewegung auch. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen selbst und Natur? Gab eigentlich eine Meldung vorher. Ja. Also du hattest dich vorher gemeldet. Nein, wirklich. Ich glaube, ich kann direkt das kommen. Ich bin auch leider zu spät gekommen, insofern, wenn du es schon erwähnt hast, dann sag es einfach. Ich bin ruhig. Aber was ich gehört habe auf jeden Fall, waren die politischen Konsequenzen, die du am Schluss noch erwähnt hast. Das Häuser besetzen, dass dieses Zwischenmenschliche wiederfinden und so weiter. Erst einmal, findest du, dass die historische Erfahrung politischer linker Arbeit in den letzten 100 Jahren quasi eine Art Fortschritt darstellt? Wir wollten die Diskussion ans Ende verlegen. Also es kommt noch ein Vortrag über Häuser besetzen zum Beispiel. Es geht jetzt um konkrete Nachfragen zum Vortrag, falls was unklar ist. Es gibt danach eine Diskussion, da kannst du auch als erste Meldung drauf sein, aber jetzt. Das waren Nachfragen und als es eine Diskussion wurde, habe ich es auch abgebrochen. Also Lena. Du kannst danach das ja gerne sagen. Lena? Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Selbst und Identität oder ist das Gleiche? Nee. Zwischen Selbst und Identität? Nee, ist es nicht. Also Identität ist eine Beziehungsform quasi. Und soll ich das sagen? Also das Selbst ist die Substanz. Also dieser Kern quasi. Also die Identität besteht immer zwischen verschiedenen Dingen. Das ist quasi die Beziehung der Gleichheit oder der Identität eben. Okay, also das Selbst sind quasi die Eigenschaften sozusagen, die Vielheit dieser Eigenschaften. Und die Identität versucht das in eins zu fassen oder in ein Schema zu fassen. Also ich meine, das ist natürlich schwierig, weil man kann irgendwie auch selbst nicht so richtig von Identität trennen, weil das Selbst besteht ja gerade darin, mit sich identisch zu sein. Also es ist an der Stelle nicht so eins und anderes, aber nee, das Selbst ist nicht die Vielheit meiner Eigenschaften, sondern das ist die Identität dieser Eigenschaften. Mit was? Ja, mit sich. Genau, also diese Fragezeichen, die markiert gerade auch den Widerspruch oder die Aktualität dieses Dings. Ja. Das ist eine leere Identität. Mhm. Ja. Ich habe noch eine Nachfrage, vielleicht wird es auch verschoben auf die Diskussion, aber ich wollte es jetzt auch stellen, damit dass du es dir aufschreibst, schon auf der Ebene quasi deiner soziologischen Betrachtung am Anfang des Individualismus, fand ich es sehr komisch, dass du quasi dann auf der einen Ebene quasi gesellschaftliche Aspekte oder einen Zusammenhang mit anderen betrachtest, aber dann beim Individualisten oder beim Jazzhörer quasi das so absolut ausschließt. Und das, also so um zu dieser These des Selbst und des entfremdeten Sinns zu kommen, und da wollte ich nochmal nachfragen, vielleicht, also was ist der Grund dafür? Oder was ist, also so, warum du in dem Punkt quasi da alle anderen Verbindungen quasi also ausschließt und das nur auf die Wahrnehmung des Selbst quasi reduzierst und damit ja zu deinen ganzen Thesen kommst. Also so, weil auch die Betrachtung des Jazz, also so, oder wenn man sich als solcher definiert, man ja in irgendeiner Gruppenzugehörigkeit oder zugehört und auch, also so, ich glaube ich auch anprangern würde dieses oder hinterfragen würde dieses direkte sich abgrenzen von dem Hip-Hop-Hörer als Individualist, also deine Definition von Individualist oder Individualismus finde ich sehr irgendwie oberflächlich auf eine gewisse Art und Weise und oder sehr dann irgendwie so idealtypisch und da habe ich mich einfach gefragt, ob man da nicht differenzierter sein muss. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich darauf antworten darf, weil ich habe das, glaube ich, so verstanden, dass es unerheblich ist, ob man jetzt den Massengeschmack affirmiert oder sich selbst versteht als Individualist, es ist jeweils das gleiche Selbst. Das ist ja ein Beispiel, nur das vielleicht ein bisschen unverständlich ist, weil dieser Individualist identifiziert werden kann mit jemand, der sein Selbst irgendwie durchschaut hat. Aber eigentlich sind die beiden, was das angeht, auf derselben Stufe, oder? Ja, genau. Individualismus ist ein Massenphänomen. Es gibt keinen Individualist, der kein Massenmensch wäre. Mhm. Also wenn du das meinst. Achso, ich dachte, dass das quasi auch ein Grund wäre, also der Individualist an sich wäre eben der Entfremdete. Also, überhaupt nicht. Das ist wirklich, also, aber ich habe es eigentlich gesagt, das ist ein Beispiel von vielen. Ich habe überlegt, wo wird es besonders klar? Mhm. Und es ist überhaupt keine Begründung, überhaupt nicht. Mhm. Das soll nur klar machen. Mhm. Weißt du, weil man überhaupt das sehen kann, was ich meine. Mhm. Und mehr soll es gar nicht leisten. Mhm. Das ist wirklich sehr idealtypisch, ja, das stimmt. Also, absichtlich. Dann würde ich vorschlagen, dass wir zum zweiten Okay. Ja, weil also insgesamt zu der Idee der präfigurativen Politik, was ja im Prinzip so der Oberbegriff ist für diese die Utopie vor präfigurative Politik, die Utopie vorleben, das irgendwie hier und jetzt anfangen mit revolutionären Bestrebungen und so weiter. Und, ja, das ist gemeint für diesen Begriff. Also was du halt gesagt hast. Das ist so ein Beschreibung. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe nicht. Zu den politischen Folgen und Konsequenzen am Schluss. Nee, ich will auch was völlig anderes hinaus. Einfach nur, inwiefern siehst du so die Entwicklung, auch das Aufkommen von so Kulturkritik als Fortschritt, als notwendige Lehre aus der Vergangenheit und Geschichte der Linken, aus Niederlagen und Fehlern und so weiter. Und inwiefern stehst du auf der anderen Seite auf die Möglichkeit des Interesses ein? Inwiefern ist es auch nicht so ein Fokus der Klasse ist. In Hinsicht zum Beispiel, dass es diese Formen schon in den frühsozialistischen Formen gab, die allerdings sehr schnell ausgestorben waren in der Linken. Diese Formen von regulativer Politik, die sehr viel sehr unattraktiv waren. Also inwiefern siehst du das die Möglichkeit eines Fortschritts darin in der Kulturkritik und inwiefern eine Möglichkeit des Regresses? Ganz kurz, wo meintest du im Frühsozialismus, dass das da war? Die waren Sozialisten. Zum Beispiel, wenn du einen Blick ins Kommunistische Manifest ist, das dritte Kapitel eine Attacke auf Proudhon, Saint-Simon, Fourier, Robert Owen und so weiter, die Idee der Kommune, die Idee des neuen zwischenmenschlichen Bewusstseins, Zusammenfindens und so weiter, die Kritik der Entfremdung durch die Massengesellschaft und so weiter, all diese Formen waren ja so quasi der erste Ausdruck des Sozialismus. Aha. Und das wurde ja erstmal aufgehoben durch Marx und seine Kritik und so weiter und schließlich, insofern ist es halt so quasi eine Wiederkehr eines alten Gespenstes, wie das Adorno formulieren würde, in seiner Kritik der neuen Linken. Aha. Und inwiefern siehst du da die Möglichkeit, dass das auch eine Form von Regress ist oder inwiefern ist das für dich eine Form von Fortschritt? Also ich würde jetzt mal zwei, drei Fragen sammeln, oder? Ah, ja. Oder willst du lieber... Ich muss mir das kurz aufschreiben. Kannst du ja aufschreiben, wenn ich jemand dran nehme. Das ist auch langsam. Ah, ihr seid auch langsam mit dem Melden. Ja, also dann... Ja, ich würde auch eine Frage stellen wollen zu dem Zweck-Mittel-Verhältnis von Theorie und Praxis bei euch. Also inwiefern sind eure praktischen Forderungen von Häuserbesetzen, ich weiß nicht, Kulturpolitik und was nicht als vermittelt mit dem eigentlichen Zweck, diese Gesellschaft aufzuheben? Und inwiefern, ja, vielleicht könntest du dazu was sagen. Also inwiefern ist daran nicht einfach nur ein Selbstzweck angelegt, sondern inwiefern arbeitest du darauf hin? Weil du auch am Anfang gesagt hast, dass es selbst eigentlich, also das Individuum im Kapitalismus eigentlich sich nicht verwirklichen kann. Und inwiefern, also die Frage ist, ich meine, Adorno tituliert das immer oder benennt das immer mit Enklaven der Unmittelbarkeit. was du da beschrieben hast mit irgendwie gemeinschaftlicher Selbstfindung und Kulturpolitik und so. Und inwiefern wird das Mittel davon selbstständig? Dieser Politik? Oder auf der anderen Seite ist dann doch vermittelt zum Zweck? Ja. Okay. Ist das klar? Oder? Ich versuche es. Gibt es noch Fragen? Ja, ich hätte noch eine Frage. War jemand anders? Nee, ich. Okay. Gut. Und zwar, hier ging es ja, soweit ich es verstanden habe, eher so um die Kritik des Selbst an sich, ja, als bürgerlicher Form. Ja. Was jetzt bei dieser Häuserbesetzungsgeschichte rauskommt, dass es eigentlich eher in der Praxis dann eher um eine Selbstermächtigung geht, also eigentlich um einen neuen Zugriff auf das Selbst zu gewinnen oder einen neuen Umgang auch mit dem Außen, eine Verbindung zwischen Selbst und Außen. Meine Frage wäre jetzt, ob für die politische Praxis das wirklich so wünschenswert sozusagen ist, sowas wie ein Selbst oder ein Selbstbewusstsein, also Bewusstsein darüber, was kann ich oder was kann ich nicht, ob das irgendwie tatsächlich für die politische Praxis sinnvoll ist oder ob es eher um so einen neuen Selbstbezug geht und das Selbst in sich vielleicht doch ein Konzept ist, was man erhalten kann. Nochmal, kannst du das nochmal erläutern? Inwieweit geht es bei der Hausbesetzung um ein Selbst? Das ist das, was also die Frage war, ob es für eine politische Praxis quasi wünschenswert ist, das Selbst sozusagen abzuschaffen, also wie du es vorgeschlagen hast, oder ob es doch eher darum geht, vielleicht das Selbst so als Konzept zu behalten, es nur in ein neues Verhältnis, also zur Umwelt zu bringen, also um eine Selbstermächtigung, wie jetzt, ich weiß bei Namen leider nicht, von der Hausbesetzung jetzt gesagt hast. Ah, okay. Gut, also zur ersten Frage. Ich müsste dann eventuell ergänzen, wenn ich was. Aber also ich nehme sowas wie den traditionellen Marxismus so wahr, also das heißt, ich würde das so beurteilen, dass dem die Kulturkritik und der Blick aufs Subjekt fehlt. Dass dem die Kulturkritik und der Blick aufs Subjekt fehlt, dem sozusagen großen Marxismus des 20. Jahrhunderts oder so, oder auch vielleicht schon Ende des 19. Und das, ich weiß nicht genau, dass sozusagen der ökonomistisch ist oder sowas. Und insofern würde ich sagen, jetzt Bewegungen, gegenüber diesem reduktionistischen Marxismus ist es eben unglaublich wichtig, sowas wie eine Kritik des Subjekts. Also, wie ging es eigentlich um das 20. Jahrhundert oder so, oder um Zweite International? Wie ging es konkret dann um die Situation, wie Marx zum Beispiel in Köln zum Beispiel diese jungen Hegelianer vorfindet, die quasi die Utopie vorlegen wollen, die quasi eine sozialistische Utopie hineinschmuggeln möchten, ein bisschen in die Zukunft? Oder man hatte in den USA in den 1830er, 40er Jahren diese fourieristischen, utopischen Kommunen und so weiter. Und das hat mich eher erinnert an das, was du jetzt dann geschildert hast, in Konsequenz auf Hausbesetzung und so weiter. Das meinte ich. Es ging da nicht um jetzt Marxismus und großes Narrativ und so weiter. Also das ist quasi, dass Marx dann seine Karriere begann mit einer Kritik dieser Frühform. Und mein Interesse war das Wiederauftauchen dieser Ideen seit der Neuen Linken, zum Beispiel seit den 1960er Jahren, inwiefern ist das für dich ein Fortschritt oder inwiefern schließt auch die Möglichkeit ein, dass es eher auch ein Phänomen, ein Symptom von Rückschritt ist oder Regress? Ob etwas zurückgreift und es nicht Regress oder Rückschritt ist. Deswegen frage ich, ob es auch wieder eine Art von Fortschritt ist, dass man quasi diese alten Kämpfe neu aufkämpft. Ja, ich weiß nicht, das ist mir ehrlich gesagt auch, also ich kenne quasi die Frühsozialisten überhaupt nicht, ich kenne Marx' Auseinandersetzung mit denen überhaupt nicht, ich weiß nicht, was die für Gemeinschaftsformen gelebt haben, ich kenne mich auch mit den Gemeinschaftsformen der Neuen Linken oder so sehr wenig aus, und ich weiß nicht, was das quasi, wie weit da der Frühsozialismus wieder aufgegriffen wurde, also Ich meine, was ich jetzt dazu sagen würde, wäre, also erstmal, ich kann es nicht sagen, ob das jetzt in dem Sinne, du meinst wahrscheinlich sowas wie anarchistische Landkommune oder so, keine Ahnung, so diese Schlagworte. Naja, wie gesagt, was ich meine, habe ich ja gerade schon erwähnt, aber wenn du das nicht kennst, dann ist es schwierig, aber, also ist für mich einfach diese Kulturkritik und Kulturpolitik ein notwendiger Fortschritt, ist ohne das keine emanzipatorische Praxis möglich. Ist das quasi so eine zentrale Erkenntnis der letzten Jahrzehnte, die unabdinglich ist für die Zukunft? Formulieren wir es mal so. Ja, also ich würde ja auch sagen, das gab es ja auch immer. Also es ist ja nicht so, dass es das, also ich glaube, es gab halt sozusagen eine einseitige Theorie, aber also es gab dann vielleicht in einer bestimmten Phase sozusagen nochmal einen schärferen Zugriff, aber das war dann auch ein ganz anderes, also das war ja auch eine Bewegung, die in einem ganz anderen Milieu stattfand, als die klassische Arbeiterbewegung. Also das, kann man so quasi auch nicht irgendwie jetzt trennen. Also man kann aber halt sagen, dass da, ich sage jetzt mal, mit dieser neuen Linken, da wurde das Augenmerk speziell nochmal darauf gerichtet. Und ich weiß nicht, Rückschritt und Fortschritt, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es nicht, vielleicht habe ich es einfach nicht mit diesem begriffen. Ich würde sagen, es ist wichtig und man muss sich das eventuell anschauen, man muss eventuell daran anschließen. Weil es politisch wichtig ist. Ich würde aber jetzt gleichzeitig sagen, dass sowas immer auch drin ist, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so in dem Maße reflektiert ist. Also, ja. Ich weiß nicht, ist es so. Ja, vielleicht ja, ich kann man das im Verhältnis mit meiner Frage, wenn ich so das sagen darf, also, begreifen. Also wenn du diese Kulturpolitik für essentiell hältst für ein Projekt der Linken, dass die Aufhebung dieses gegenwärtigen Zustands anstrebt, für so essentiell hältst, inwiefern ist das vermittelt in Politik? Was bedeutet das, dass wir Häuser besetzen und die Abschaffung des Kapitalismus fordern? Also das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass ich da jetzt keinen Vortrag dazu gehalten habe und auch nichts ausgearbeitet und gedacht habe. Ich kann nur, das war jetzt nur so ein Versuch, nochmal so ein paar Schlüsse draus zu ziehen aus meiner Theorie. Weiß ich. Aber also was das bedeutet, Häuser zu besetzen, also ja, nee, ich würde nicht sagen, warum soll das Selbstzweck sein? Also ich meine, ich würde halt sagen, das sind irgendwie so Nischen und Ansätze, wo man sowas ein bisschen ausprobieren kann. Aber von der Tendenz her ging es darum, also halt daraus zu lernen. Und also ich meine, sowas wie besetzte Häuser sind ja erstmal Orte, wo man sich in anderer Weise überhaupt organisieren kann, wo man vielleicht sowas wie einen Raum hat und sowas wie eine kleine Struktur, von der man aus anders handeln kann, also sowas. Und also da kann man sowas. Wie ist das vermittelt zu der Aufhebung dieser Gesellschaft, dass man diese Räume hat? Welche Rolle spielt das? Wie ist es mit dem Verhältnis zwischen Theorie und Praxis? Theorie und Praxis? Der Theorie darüber, also ich habe. Also, so wie ich das sehe, ist, also der blaue Block, mit dem ich mich beschäftigt habe, steht nicht in einer Tradition der Neuen Linken. Ich glaube, die Neue Linke ist eh passé seit den 90ern, zumindest im deutschen Kontext. Wir haben ja viel mehr so eine Rückbesinnung durch neue Marx-Lektüre und so, also eine Rückbesinnung zu Marx, während sich die Neue Linke ja in weiten Teilen von Marx abgewandt hat oder sich nicht mehr damit beschäftigt hat. Und jetzt deine Frage, inwiefern solche Aktivitäten wie Häuser zu besetzen dabei helfen kann, die bestehende Gesellschaftsordnung aufzuheben, naja, es ist ja schon eine Organisationsform. Also du organisierst ja Menschen und hast dann die Möglichkeit, von diesem konkreten Raum aus Bildungsarbeit zu leisten, die Organisation weiter voranzutreiben, Ich meine, von irgendwoher muss ja das revolutionäre Subjekt kommen, das fällt ja nicht vom Himmel. Also ist das revolutionäre Subjekt der Hausbesitzer? Nein, auf keinen Fall, es ist eine Vorform, aber es ist eine Zelle. Also es ist eine Möglichkeit, von der aus weitergehende Organisationen aufgebaut werden. Warum nicht Gewerkschaften und Parteien? Es gab aber andere Fragen. Ein bisschen in der Struktur. Das ist jetzt so eine Riesenfrage. Also irgendwie fühle ich mich jetzt außerstande, da auch wirklich definiert drauf zu antworten, muss ich sagen. Also, wenn jemand anders da. Also, ja. Wolltest du was dazu sagen? Aber es gab, also, wenn wir jetzt die Frage, da war jemand vor dir noch. Achso, ich dachte, du meinst nicht. Ja, ja. Das ist auch keine Frage, sondern nur versucht der Verknüpfung aller anderen. Wenn das für dich okay ist. Also ich kann da auch kurz darauf antworten. Ach so, die dritte Frage war noch. Aber ich meine, wenn wir das so haben wollen, macht es vielleicht Sinn, auch aufeinander reagieren zu können, oder? Zumal es ja Leute schon machen. Ja, eben. Also ich würde dich noch sagen. Also mit dem zu lassen, was du gefragt hast, ich meine, Immanuel hat es ja am Ende seines Vortrags irgendwie, hattest du ja gesagt, so, dass du, also, dass es sozusagen darum geht, bestimmte, das war so ein Schluss, bestimmte institutionalisierte Formen irgendwie zu bekämpfen und dann hast du irgendwie genannt Ehe, also die Familie, irgendwie Kirche und vereinzeltes Wohnen. Und also all diese Sachen, wenn man irgendwie ein Haus besetzt, irgendwie, also ich meine, da ergeben sich schon andere Möglichkeiten, ganz einfach dadurch, dass halt ein Raum da ist, der anders verwaltet wird unter ganz anderen Ausschlusskriterien, der nicht unter dem Einfluss irgendwie von Kapitalinteressen dazu gezwungen wird, irgendwie Tätigkeiten marktförmig auszurichten und der auch halt Möglichkeiten bietet, irgendwie so Selbstkonstitutionen irgendwie voranzutreiben, die halt nicht in den Formen stattfinden müssen, in denen sie halt sonst, also ich meine, natürlich ist so ein Raum nie ganz für sich und ist auch immer eingebettet in den Gesamtzusammenhang und auch nicht wirklich frei, aber vielleicht trotzdem ein bisschen freier als andere Orte. Also freier von anderen Arten, sagen wir es mal. Soll ich auf eine Antwort machen? Als Antworten auf den Müllstreich, also es ist jetzt noch einer, wer jetzt vor dir auf der Also, weil mir das genau ziemlich stark nach dem Selbstzweck klingt, dass wir da einen Raum haben, der irgendwie ein bisschen freier ist als irgendwie alles andere. Und den brauchst du, um dich zu entfalten. Das ist nicht um den Raum zu vermieten. Ja, und wozu brauchst du das, dich entfalten? Was, also wie ist das, vermittelt mit Gesellschaft? Bist du vom Platypus? Ja. Was? Vom Platypus? Ja. Okay, ja. So. Nee, mich dann invalidiert, das ist die Frage. Ja, das verstehe ich, worauf er hinaus will. Ich meine, er ist auch vom Platypus. Ja, okay. Ich liebe es. Ich verstehe irgendwie dein Gott. Also kannst du auch nochmal definieren, was überhaupt ein Selbstzweck, weil du verwendest es irgendwie in der Weise, die es nicht, also bezieht sich Selbstzweck auf das Selbst, worüber Immanuel gesprochen hat als Wort, oder meinst du das so abwertend in irgendwie in so einer Weise, ja, nee, dass damit gar nicht intendiert wird, gesellschaftlich irgendwas zu verändern, sondern die Leute es nur machen, weil sie irgendwie so Spaß daran haben, die Bullen auf die Fresse zu kriegen oder. Was ist dein Punkt? Also ich meine, der Punkt von politischer Praxis ist doch, dass wir diese Gesellschaft aufheben wollen. Und wir können das nicht von heute auf morgen machen, sondern wir benutzen Mittel dafür. Organisierung, wir wollen Bewusstsein schaffen. Und die Frage ist doch, inwiefern ist Häuser besetzen ein Mittel dazu, diese Gesellschaft wirklich irgendwann zu transformieren? Oder inwiefern ist es eine Verselbstständigung eben dieses Mittels? Dass es nicht mehr eben vermittelt ist mit dem Zweck, für das es gedacht wurde, sondern es für sich selbst gemacht hat. Darf ich mal um kurz seiner selbst will. Da würde ich gerne was zu sagen. Ja. Ich habe Ästhetik will, oder warum? Aber Aber ganz kurz, darf ich mal kurz, der Vortrag ging nicht um die Frage Hauptsetzung, ja oder nein. Ich habe eine ziemlich intensive Theorie des Selbst. Wenn wir jetzt die ganze Zeit über den Sinn von Hauptsetzung sprechen, fühle ich mich ein bisschen in meinem Interesse sozusagen verfehlt. Dann können wir gerne die Diskussion beim Bier oder so klären, aber bitte nicht hier, das ist nicht der richtige Ort. Ansonsten hat man Leo was zu sagen. Also kurz mal, es gibt jetzt noch eine Frage, die schon gestellt wurde und noch nicht beantwortet wurde. Vielleicht können wir danach darauf zurückkommen. Ja? Also kurz zu und dann wird Lenias Frage beantwortet. Ich bin der Meinung, dass es vernünftig ist, innerhalb der bestehenden Verhältnisse Räume zu öffnen und von da aus politische Praxis zu tätigen. Du kannst natürlich gerne eine Partei gründen, du kannst natürlich auch gerne in eine Gewerkschaft gehen. Meiner Meinung nach läuft sich das tot. Wir sind in so einer postpolitischen Zeit. Bitte geh in eine Gewerkschaft, bitte geh in eine Partei, aber ich persönlich habe mehr davon, wenn ich irgendwo einen Raum öffne, da ist eine Bibliothek drin, da können Seminare abgehalten werden, da gibt es Diskussionsveranstaltungen, da können Leute hinkommen, da kann man mit Leuten reden. Klar, ich kann in die PSG gehen oder so, aber das bringt mir doch nichts. Also, Lina, ich würde auf jeden Fall sagen, es geht um Selbstermächtigung. Ich würde aber zugleich sagen, das ist was anderes als, als an diesem Selbst festzuhalten. Also ich habe vorhin irgendwie versucht, an diesem Rückbezug von ich auf mich selbst und sage, ich selbst zu sagen, ja, ich selbst tue etwas, hier geht es um mich selbst. Also in dieser sprachlichen Formulierung, das ist etwas, was der Mensch immer macht, also Selbstbewusstsein zu haben, sich auf sich zu beziehen. Und das heißt auch praktisch, vielleicht also Macht im Sinne von Kraft und Potenzial zu haben und vielleicht auch dieses Potenzial für sich zu ermächtigen. Das heißt dann Selbstermächtigung, das heißt aber nicht, also für sich so eine Isolation von anderen zu betreiben. Also vielleicht gerade im Gegenteil. Das heißt, die Selbstermächtigung kann eigentlich nur funktionieren, wenn man zusammen tut. Also. Aber da geht es ja auch um selbst. Also wenn du das selbst ja gerade einfachen als Form, weil wenn ich mich das selbst ermächtige, dann ist es einfach so eine andere Zugangsweise. Ich ermächtige ja nicht das Selbst, sondern ich ermächtige mich. Also ich meine, das Selbst, das habe ich von, ich habe vorhin gesagt, das ist ja auch ein philosophischer Begriff im Grunde. Und dieser philosophische Begriff, der kam erst auf mit der Neuzeit und beschreibt halt sozusagen dann eine bestimmte Form des Menschen. Und dieses Das Selbst, das beschreibt eine Substanz, also ein etwas Festes Sein ist im Menschen, so ein Kern. Das beschreibt das selbst. Und das ist was anderes, als wenn man sagt, ich ermächtige mich selbst. Oder ich beziehe mich auf mich selbst. Ich habe Bewusstsein von mir selbst. Das ist was anderes, das ist die Beziehung auf mich. Aber wenn ich sage, ich ermächtige eine Substanz, ein Ding in mir, dann mache ich was ganz anderes. Das habe ich versucht zu sagen. Okay, das ist klar. Ich glaube, du musst nochmal erklären, was diese Substanz in dir ist. Das hast du vorhin auch gemeint, glaube ich. Was die Triebkraft und so weiter. Ja genau, also meinst du damit, also sowas wie Triebkraft oder gehst du darüber hinaus und meinst irgendwie was anderes? Und für mich ist die Substanz im Inneren quasi maximal die Triebkraft. Bitte? Für mich ist zum Beispiel die Substanz in mir selbst maximal die Triebkraft oder so. Also aus der Reproduktion zu werden, dass ich schlafen muss, will. Oder dass ich. Also ich meine, ich kann da. Also was ist der Kern? Genau. Also was ist der Kern? Also ich meine, ich hatte ja dieses Beispiel. Also weißt du, wenn du sagst, also du bist jetzt irgendwie auf einer Party und also irgendwie ist ein. Sind alle richtig komisch und irgendwie alle hören nur, alle hören nur Jazzmusik, ja, und die fühlen sich überhaupt nicht wohl und alle sind so so egoistisch und so distinguiert und verfeinert. Und aber also du selbst hast es nicht nötig. Du selbst, also du brauchst es nicht, ja. Also du kannst hier also deine Zeit auch viel besser verbringen. Und da weiß ich, ob das jetzt so deutlich wurde, aber also du fühlst, dass du etwas Besonderes bist, weil du also du, ja, wie soll ich sagen, ja, ist da beispielsweise nicht sehr gut, oder? Ich fühle, dass ich der andere bin. Ja, also ich meine, man kann halt die Substanz jetzt, also Substanz heißt, ja, es ist ein, kann man jetzt schon so beschreiben, es ist ein, mein Wesen, mein Kern, das, was ich wirklich bin, so das, wo ich selbst bin, ich, ja, das in mir. Also das ist jetzt, das stellt sich für mich nicht als Ding dar, ja, als Fremdes, sondern das ist, ja, meine Identität, meine, genau, da, wo ich echt bin. Das ist mein Selbst. Und es ist mit mir verbunden. Also es erscheint so, sage ich mal. Es erscheint so als mein ganz natürlicher, ja, mein Ich, mein Kern. Das ist das Selbst. Und es ist zugleich als nur ganz individuell und hat nichts mit anderen zu tun. Da würde ich eben sagen, das, wir haben dich auf dem Schirm, ja, da würde ich eben sagen, das ist ein, dass dieses Selbst nur in der Abtrennung zu, also, ja, die Sachen, was ich gesagt habe, es existiert nur in der Abgrenzung zu anderen Menschen und durch diese Negation, also bezieht sich qua Trennung auf andere, und das ist das eine. Das zweite ist, es ist selbst eine Form, sich auf sich zu beziehen, die in sich zurückgedrängt ist, in das Individuum. Die Selbstbeziehung des Menschen ist immer vermittelt über über die Gegenstände, über die eigene Tätigkeit, über die anderen Menschen, Sozialität, aber da muss die sich in sich ergehen und wird eben deswegen von der Beziehung und von der Bewegung, der Praxis zum statischen Ding und erscheint aber als ganz mir selbst zugehörig. Das, was der Marx sagt als der Mensch an sich, das ist eine Illusion der bürgerlichen Gesellschaft, in den Grundrissen der Einleitung auf der ersten Seite. Also ist jetzt Chrissy, oder wolltest du noch was zu der Diskussion vorher sagen? Nee. Also doch, beziehungsweise eigentlich noch die Frage mit, weil du das jetzt irgendwie gesagt hast mit Selbstzweck, und das ist jetzt eigentlich meiner Meinung nach schon sehr viele Argumente irgendwie genannt wurden dafür, dass es kein Selbstzweck ist, und du aber kein Argument dafür genannt hast, warum es ein Selbstzweck sein sollte, sondern immer nur diese Frage stellst, wollte ich fragen, genau, was da, ob du Argumente dafür hast, dass es ein Selbstzweck ist. Weil dann kann man ja auch auf einer argumentativen Ebene darüber reden, statt nur suggestive Fragen nicht zu beantworten. Okay, das war ja keine Frage, oder? Hast du noch eine Frage gefragt? Achso, nee, hab ich nicht. Ich dachte nur, ob ich jetzt Zeit lassen soll, dass er jetzt nicht. Also ich meine, das ist nicht alles. Also ja, also du hast dich ja auch als erst gemeldet, Jan, dann Paul, dann Hanna. Ja, also ich würde sagen, ihr redet alle drei nacheinander und dann könnt ihr antworten. Aber Lina hat sich noch gemeldet. Ja. Hat sich noch mal gemeldet. Hm? Was? Ich kann das nicht. Dann Schluss. Genau. Als Vierte. Okay. Also, ich möchte, dass ich, wird jemand anders bei uns sagen? Nee, du bist dran. Du bist dran. Du hast das Recht zu reden. Also, der Punkt, warum ich glaube, dass es sich als der Selbstzweck verselbstständigt hat, ist, dass es keine Vermittlung hat zu dem eigentlichen Zweck, nämlich diese Gesellschaft aufzugeben. Es ist kein. Es dreht sich um sich selbst. Warum? Weil es keinerlei Mittel schafft und keinerlei Bedingungen schafft, dass wir Praxis möglich machen. Warum? Die diese Gesellschaft braucht. Weil wir uns in ein Haus einsperren und uns selbst bequemen, wie du das ja auch gesagt hast. Es ist für dich, eine bessere Option. Aber warum kommst du und sagst, aber warum einsperren? Also ich verstehe das echt nicht. Mich ärgert das auch. Warum musst du das hier diskutieren? Also das, das ist echt nervig. Es tut mir auch leid, wenn ihr das hier nicht diskutieren wollt, dann lasst ihn bitte. Ja, aber du kommst her, ich meine, ich habe doch einen ganz anderen Vortrag gehalten. Es ging da auch um was ganz anderes. Es ging um Hausbesetzung, deswegen habe ich gefragt. Aber wenn ihr nicht über Hausbesetzung diskutieren wollt, das ist okay. Und bei dir ging es dann den politischen Konsequenzen am Schluss. Ich wäre wirklich auch gerne auf den Anfang eingegangen. Nur es war auch Teil deines Vortrags, dass du die politischen Konsequenzen aus dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, das habe ich gesagt, aber ich meine. Ich meine, es ist jetzt halt ein Riesending, dass ihr damit aufmacht, dass ich auch überhaupt nicht beantworten kann. Wenn er das nicht kauft, dann können wir, also ich meine, ich will das jetzt irgendwie auch gar nicht beantworten oder so. Also ich würde halt gerne über, ich kann es ja mal so sehen, ich habe mir da jetzt tagelang Gedanken gemacht, die Arbeit gemacht, einen Vortrag vorzubereiten und ihr kommt dann mit dem, also so, deswegen ärgert mich das auch. Das war halt wie gesagt Teil deines Vortrags. Ja, ein kleiner Satz. Und wenn man am Anfang des Vortrages kommt, nicht dann... ich weiß nicht. Ja, gut. Also tut mir leid, wenn das war nicht die Absicht gewesen, hier irgendwie deinen Vortrag auf ein Thema zu reduzieren und das irgendwie zu reden. Aber ich meine, das war die Verknüpfung so dahin quasi von deiner Theorie des Selbst zu dem. Entschuldigung. Ich würde jetzt einfach dann die nächsten Fragen dran nehmen. Genau. Also. Ja gut, also ich finde jetzt die Fragestellung an sich schon berechtigt und so. Wir hatten ja auch schon mal Diskussion genau zu der Frage. Ich sehe jetzt auch irgendwie schon eine Verbindung auch zwischen der Frage von Lena und euch und wollte da eben auch, also für mich stellt sich quasi auch so dar, also quasi, genau. Gut, also ich stelle mir jetzt quasi das, also du gehst da eben, das hast du ja auch kurz angedeutet, schon davon aus, dass es halt quasi so eine Art ein natürliches, menschliches Verhalten gibt, was halt durch diese Selbstform zerstört wird. Genau, aber vielleicht verstehe ich dich dann auch falsch oder mir kommen da vielleicht auch ja andere Assoziationen, aber du willst doch quasi also praktisch das also so in der natürlichen menschlichen Praxis, so wäre es ja eben so, dass es meinetwegen schon so eine Art Diffusion hier eigentlich gibt. Also quasi in die Welt hinein, hier unter eine große Offenheit irgendwie zu den Dingen, die quasi so, also die mich halt konfrontieren, mit dem so ich in Bezug stehe. Gut. Okay, und also wenn das so ist quasi, ja gut, also finde ich das auf jeden Fall sympathisch als Utopie, aber ich frage mich halt genau, also ich frage mich quasi, wenn man diese Utopie als politisches Ziel setzt, so ob man da nicht bis zu einem gewissen Grad genauso quasi, ich verwende jetzt deswegen den Begriff Utopie, weil ich eben glaube, und das gilt, glaube ich, vor allem für die politische Praxis, dass, naja, also wenn man quasi wirklich dieses andere Subjekt quasi als so Leitbild für politische Praxis nehmen würde, dass wirklich irgendwie die Möglichkeit von Praxis vielleicht auch generell und gerade auch politische Praxis halt ihr untergräbt. Also genau, also ich sehe das auch quasi für mein eigenes Denken als großes Problem an, weil ich halt glaube, dass dass Praxis braucht halt so Ordnung und genau, und ich glaube, genau, oder wenn man sich halt organisieren will, man braucht halt eine gewisse Identität. So. Also ich glaube, finde ich eben auch den Gedanken spannender, dass man quasi so in ein anderes Verhältnis zu dem Selbst halt zuerst mal treten muss. Gut, das war jetzt lang, aber das war jetzt quasi das Wesentliche. Okay, dann Hanna und Lena. Darf ich da gleich drauf antworten? Das ist irgendwie so kompliziert. Ich erlaub's dir. Ja, es ist echt kompliziert, also deswegen. Also, ich meine, ich kann es ja echt erstmal so ganz. Nein, ich gehe nicht von einem natürlichen Menschsein aus. Eben gerade nicht. Also, das meine ich ja. Das wäre die Kritik an diesem Kern. Das ist die Kritik am Selbst. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass man ein anderes Subjekt, das quasi Praxis anleitet, konzipieren muss, um quasi politische Praxis, dass die möglich wird, wie du es gesagt hast. Und ich glaube nicht, dass man sich zuerst in anderer Weise zu sich selbst verhalten kann, damit man quasi eine politische Praxis machen kann. Das wäre das, was ich gesagt habe. Man kann sein Selbst nicht einfach so überwinden durch sich, weil es einfach durch die Verhältnisse immer reproduziert wird, in denen ich mich befinde. Und was meine ich aber dann, wenn ich jetzt nicht von einem natürlichen Menschsein ausgehe? Also ich meine, ich kann gut verstehen, dass man den Eindruck gewinnen kann. Also, ich habe ein bisschen versucht, dieses Selbstbewusstsein zu beschreiben, dass ich immer, wenn ich quasi in der Welt unterwegs bin, also wenn ich arbeite oder wenn ich irgendwas mache und so, dass ich mich also in meinen Dingen, in meinem Tun auf mich beziehe und dadurch also Gewissheit meiner eigenen Wirklichkeit habe und so, also mich so auf mich beziehe. Und da würde ich sagen, so das passiert immer, aber dieses Selbstbewusstsein befindet sich in einer anderen Form. Also es befindet sich in entfremdeter Form. Es verkehrt sich, es verkehrt sich selbst gegen sich. Also obwohl es existiert, existiert es nicht, wenn man das jetzt so knallhart ausdrücken will. Also das ist quasi die Frage der Entfremdungskritik. Die wird quasi auch dem Marx als Essentialismus vorgeworfen. Da wo gesagt wird, also wer von Entfremdung spricht, der ist Essentialist, weil er davon ausgeht, dass es irgendwie so ein echtes Menschsein gibt, da wo irgendwie der Arbeiter mit seinem Arbeitsprodukt so echt verbunden ist, so, und der in der Entfremdung ist einfach getrennt. Das Problem ist, das sagt Marx gar nicht. Also, ich weiß nicht, wer das nicht kennt, das sind die Pariser Manuskripte. Da wird eben dieser Entfremdungsbegriff erläutert und gewissermaßen auch die Anthropologie, also sowas wie, was ist der Mensch bei Marx. Und Marx sagt, die Aneignung erscheint nicht als Aneignung. Die Aneignung vollzieht sich und ist, jede entfremdete Arbeit, wo dann das Arbeitsprodukt von mir getrennt ist, ist eine Aneignung der Natur. Also das ist sozusagen in dieser Härte auch, muss man das vielleicht auch irgendwie erstmal sagen oder so. Also das, wenn Marx diese Doppelbestimmung der Ware später hat, dann ist das genau dasselbe. Also genau, mehr kann ich jetzt da quasi auch, also deswegen ist der Begriff der Form so wichtig, und Marx beschreibt ja auch im Kapital das als Form. Er sagt, da gibt es ja diesen Warenfeld, das kennst du ja. Also menschliche Arbeit wurde immer irgendwie nach Zeit bemessen, menschliche Arbeit war immer gesellschaftlich, und menschliche Arbeit, weiß nicht, was er noch alles sagt, also so, aber es befindet sich in einer besonderen Form und nur in dieser Form so, genau. Und in dieser Form ist es jetzt so, dass die Arbeit und also dass die Ware den Charakter hat, als würde sie nur für sich selbst sein, als wäre sie also rein aus ihrer Sachlichkeit heraus hätte sie diesen Wert, der aber irgendwie, dann hätte sie irgendwie eine Bemessung von Arbeit. So. Rein aus ihrer Sachlichkeit heraus, aber es ist irgendwie eigentlich eine gesellschaftliche Beziehung. Also deswegen ist dieser Charakter der Form so wichtig, weil die genau sagt, dass es nicht das eine und das andere ist, also ein echtes Wesen und eine künstliche Form oder so, sondern es ist quasi die gleichzeitige Bestimmung der, also wie soll ich das sagen? Also die Aneignung ist in einer Form, in der sie enteignen ist, in der sie keine Aneignung ist. Und die Waren sind gesellschaftlich vermittelt und sie sind es nicht. Also Marx sagt auch, die Personen erscheinen als vereinzelte Individuen und sie erscheinen als das, was sie sind, aber sie sind ja eigentlich gesellschaftlich vermittelte Individuen. Also diese ganzen Sachen, ich meine, hört sich jetzt total kompliziert an und so, und ist es auch, aber das ist genau die Diskussion, die man da machen muss. Und vielleicht kann ich jetzt einfach nur so resümieren, wie ich gehe nicht von einem natürlichen Menschsein aus und so ungefähr wäre die Begründung. Ja gut, aber du hast es schon angedeutet, dass du vor einem Menschsein jenseits des Kapitalismus, also ich, es gab halt Stellen in deinem Vortrag, wo du das doch irgendwie angedeutet hast, dachte ich, vor einer wirklichen, praktischen Welt zu. So. Oder ich würde halt sagen, so zur Entfernung ist doch immer zur Entfernung von etwas. Und also das Etwas ist ja gut. Also das ist eigentlich mein Argument. Das wäre jetzt mein Argument. Ich glaube, da auch. Also, darauf habe ich jetzt beantwortet. Ja. Also, Hanna, Lena, Jan. Also meine Frage wäre bei Punkt 4, das Selbst und die bürgerlichen Verhältnisse. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, basiert ja dann die Theorie schon darauf, dass das Selbst in den bürgerlichen Verhältnissen entfremdet ist, also sich selbst entfremdet ist. Und meine Frage wäre ein bisschen zur Emanzipation des Selbst. Eigentlich ist auch deine Theorie, dass das Selbst sich nur emanzipieren kann, indem die bürgerlichen Verhältnisse überwunden werden. Und jetzt wäre quasi die theoretische Frage, wie ist es überhaupt möglich, dass das Selbst sich emanzipiert, obwohl die bürgerlichen Verhältnisse weiterhin existieren? Und das Selbst sich ja innerhalb der bürgerlichen Verhältnisse diesen nicht vollständig entziehen kann. Und so die Frage, ist überhaupt Emanzipation möglich, solange bürgerliche Verhältnisse bestehen? Und die Konsequenz daraus, was bedeutet das dann für die politische, also wenn du darauf nicht weiter eingehen willst, weil es irgendwie schon zu intensiv diskutiert wurde, dann verstehe ich es auch, aber mich würde schon nochmal interessieren, was deine Konsequenz auf diese Antwort dann auch ist. Also welche Konsequenz für die politische Praxis ist, wenn, also meine Position wäre vielleicht, das Selbst kann sich nicht innerhalb der bürgerlichen Verhältnisse emanzipieren. Auf das habe ich, hab ich ja gesagt, ja. Das hat er gesagt in dem Teil 4, wo du noch nicht da warst. Was hat er da gesagt? Dass sich das Selbst innerhalb der bürgerlichen Verhältnisse nicht immer emanzipiert. Genau, das habe ich ja gesagt. Das habe ich ja vorausgesetzt. Also das, genau, ich ja, das ist eure gemeinsame Position. Genau, ja, das habe ich ja am Anfang auch gesagt. Also das, darauf basiere ich ja, dass er diese Erkenntnis auch hat. Also, ja, hat er sogar. Genau. Nee, das ist ja gar nicht das, was ich habt ihr meinen Punkt verstanden oder soll ich ihn heute holen? Weil das war nicht mein Punkt. Deine Frage ist dann, was die Konsequenz ist. Nein, meine Frage ist, also so in Punkt 5 gibst du ja quasi irgendwie, so zumindest für mich, die Aussicht, dass man innerhalb der bürgerlichen Verhältnisse Möglichkeiten schaffen kann, in denen sich selbst quasi, in denen das Selbst sich quasi stärker emanzipieren kann innerhalb der geschaffenen Rahmenbedingungen der bürgerlichen Gesellschaft. Und meine Frage ist, ob das überhaupt möglich ist und wenn ja, dann wie? Und wenn es nicht möglich ist, die Konsequenz daraus. Also was ist die Konsequenz, wenn es nicht, also wenn es gar nicht... Das ist ja nicht so schwarz-weiß. Wollen wir kurz Fragen sammeln? Oder willst du direkt... Ja, sammeln. Sammeln. Kannst du das... okay, also Lena. Ja, also ich wollte nur noch mal so hinterherwerfen, also mir ist der Verdacht gekommen, dass in deinem Vortrag sowohl in deinem Vortrag als auch in den Nachfragen danach eigentlich eher um eine Kritik der Identität geht und nicht um eine Kritik des Selbst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, also weil wenn man eine Identität versteht als was auf die Gesellschaft bezogen ist, beziehungsweise aus der Gesellschaft heraus konstruiert ist, mit ihr im Verhältnis steht und das Selbst eben in der bürgerlichen Form halt mit dieser Identität so sehr verknüpft ist, dass es sich halt immer wieder, also die Identität sich auf das Selbst bezieht und das Selbst auf die Identität, das quasi nicht zu trennen ist, dass es dann eigentlich um eine Emanzipation des Selbst von dieser Identität geht, also so. Ja, kannst du so formulieren, so würde ich es irgendwie jetzt verstehen, vielleicht. Also ja. Ich meine. Und dann würde das mit der Selbstermächtigung auch einen Sinn machen. Also, dass quasi nicht mehr die Identität, die mir von außen oder im Wechselspiel mit dem Außen zugeschrieben wird, quasi Macht hat über das Selbst, sondern quasi eben dieser Ich-Bezug irgendwie da ist. Also. Soll ich noch eine Frage Du hast es angesprochen, ich möchte es nochmal aufgreifen, das Problem der Vereinzelung und Isolierung, was ja eigentlich das Problem der Entfremdung ist. Dass wir uns voneinander entfremden und von der Natur. Und die Frage ist ja eigentlich, in dieser Vereinzelung, wie wir eine Gegenständlichkeitsform erzeugen können, von der aus die Gesellschaft überhaupt als Totalität erkennbar ist. Und die Frage ist, kann dein Selbst, also von den Teilen des Vortrags, die ich nicht gehört habe, kannst du ja vielleicht nochmal einen kurzen Rekurs machen, inwiefern, von wo aus können wir die Totalität sehen, wenn gerade das Problem der Vereinzelung eben uns die Totalität nicht erkennen lässt? Dann scheint es mir ja so, dass wir einen anderen Standpunkt brauchen. Im Göttlichen. Ich meine, Max liefert ja darauf Antworten. Ich meine, das ist der Klassenstand. Also. Und wie fern ist es? Das mit der Zettel weg. Inwiefern ist deine Konstruktion des Selbst und die Aufdröselung der Vereinzelung, das heißt der Entfremdung, vermittelt mit dem Klassenstandpunkt oder, sagen wir, marxistischen Kategorien? Weißt du, deine Fragen sind so ein bisschen eine Art irgendwie, ja. Aber der Klassenstandpunkt ist doch kein Feldherrnhügel. Also. Also die Idee ist ja, dass wir durch den Klassen, also um das kurz zu erläutern, natürlich ist der Klassenstandpunkt kein Feldherrnhügel, sondern der Klassenstandpunkt ist eine Vermittlungskategorie, von der wir aus die Totalität des Produktionsverhältnisses einsehen können, weil wir erkennen können, wo der Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit ist. Aber das ist nur eine partikulare, also eine partikulare Totalität, das ist ja nicht die. Doch. Okay, ganz kurz, nein. Anna, noch eine kurze Anhängefrage und dann lassen wir kurz die Redner antworten. Ja, ich hatte eigentlich noch eine ganz kurze Verständnisfrage zu dem blauen Block-Vortrag. Ich hatte akustisch nicht verstanden, in dem zweiten Teil hast du gesagt, dass der blaue Block sich abgrenzt von staatlicher und alles andere habe ich nicht verstanden. Ich wollte einfach nur fragen, was du da sagen wolltest. In der Organisationsform, dass der blaue Block basisdemokratisch ist und sich Sozialpolitik, abgrenzt. Also Sozialarbeit. Wie der Punkt davor? Was? Über den Paternalismus. Genau, der blaue Block sieht staatliche Sozialpolitik teilweise als paternalistisch an. Das heißt, sie sagen, der Staat sagt, wir gehen dahin und wir schaffen da irgendwelche sozialen Programme und da sollen die Leute zu uns kommen und sich die Unterstützung abholen. Das ist eine Form von Paternalismus. Dem blauen Block geht es darum, basisdemokratisch was aufzubauen mit den konkreten Akteuren. Entschuldigung, dass ich gerade unterbrochen habe. Nö, ich bin fertig. Okay, ich würde sagen, dass du auf die Frage eingehst. Ja. Also es ist, glaube ich, nicht so, also zur Frage, ist überhaupt Emanzipation möglich, wenn das Selbst nicht abgeschafft werden kann? Also es ist, glaube ich, nicht so, dass es so eine Art Schaltermodell des Kapitalismus gibt, ja? Also dass man sagen kann, ich knipse den Schalter Kapitalismus aus oder mache die Revolution und dann ist alles anders. Also. Und auch der Akt der Revolution, wird sich nicht so darstellen. Also es wird nicht weiß nicht, also von irgendeiner Fallstelle aus zu sagen, alles die Verhältnisse geändert werden. Es wird nur so gehen, dass man, Lebensverhältnisse aufbaut, Produktionskreisläufe und Organisierungen, Strukturen, die sich vom Kapital emanzipieren, von Geldkreisläufen, die anders produzieren, wo das Leben auch anders, insgesamt anders organisiert ist. Also, das ist vielleicht dann erstmal klein und ziemlich hilflos oder sowas, ja. Also, kann sein, aber es wird auch nur so gehen. Also, es wird nicht, es wird sozusagen, also bei der Gesellschaft ist es halt, ist konkret, in dem Sinne, es ist vieles und es passiert vieles. Und man kann Gesellschaft nicht einfach, also das geht nicht, ja. Das wäre das eine. Und das andere wäre, das mit dem Selbst, was ich jetzt da als Beispiele genannt habe, Hausbesetzung und Kinderläden, das sind Sachen, da wo man einfach sagen kann, hier gibt es andere Organisationen. Man kann ja auch sagen, es gibt andere Schulformen, gibt es ja auch heute. Da ist das, also da ist es tatsächlich so, dass die Menschen auch anders drauf sind. Also dass Kinder in Kinderläden anders aufwachsen als halt in Kitas oder so. Wie geht es noch denn? Ja, das ist vielleicht auch ein gutes Thema. Das heißt nicht, dass die Leute kein Selbst haben. Es gibt kein Ja-Nein-Selbst. Das ist nicht einfach nur, irgendwie hat kein Selbst und hat vollkommen Selbst. Das ist immer ein Widerspruch und es ist immer ein Prozess. Aber da sieht man erstmal, dass es anders geht. Und und das Dritte wäre es zu sagen, die Selbstveränderung ist nötig, aber sie funktioniert nicht als reine Selbstveränderung. Das habe ich auch gesagt. Also du hattest aber vorhin diese Frage mit, trenne ich nicht unzulässig Ökonomie und Kultur? Das habe ich gemacht, also als theoretische Abstraktion. Sieht aber auch falsch, natürlich, habe ich auch dran gesagt. Also dieses Aufbauen anderer Strukturen, es ist immer ein Aufbau anderer Wirtschaftsstrukturen. Also ein Kinderladen ist auch eine Form von Wirtschaftsstruktur. Das ist immer eine Frage der Produktion des Lebens. Und dieses Partypolitik-Konzept. Also das ist nett und die Partys sind wirklich anders, aber das ist nicht eine Produktion von Leben. Also so, nur als Beispiel. Das meine ich nicht. Okay. Dann die Frage mit Identität und Selbst. Also, Lena, ich würde sozusagen nochmal sagen, du verwendest die Begriffe, also du argumentierst mit der Substanz des Selbst und gleichzeitig hast du jetzt Identität auch anders verwandt, als ich es verwandt habe. Also du hast das Identität auch als Substanz verwandt und nicht als Beziehung. Das kann man auch machen, also ich wollte nur darauf hinweisen. Und ansonsten, also nee, ich kann auch nochmal wiederholen, oder muss dann nochmal wiederholen, ich brauche kein Selbst für die Selbstermächtigung. Das brauche ich nicht, das ist nicht so gemeint. Also die Kraft halt, Dinge in die Hand zu nehmen und so eine Macht zu haben, statt in der Ohnmacht zu gefangen zu sein. Ja. Ich muss gehen. So, okay. Tschüss. Ja, macht es gut. Also jetzt kannst du auch die Frage... Ja, ich bin klar, ich denke nach. Achso, Entschuldigung. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also das mit dem Totalität erkennen und so, ich meine, das kann man sowieso nicht erkennen. Das ist irgendwie ein falsches Anliegen. Ja? Also das, was du als Klassenstandpunkt hast, da habe ich dann polemisch göttlich gesagt, aber also für genau sowas halte ich das. Also es gibt nicht irgendwie das abstrakte Klassenbewusstsein. Ich kann mich nicht auf den Klassenstandpunkt stellen. Ich kann immer nur von meinem Interesse ausdenken. Ich kann allgemeine Aussagen über Gesellschaft treffen, aber das ist was anderes. Ja, das war ja meine Frage, ob dein Interesse als Selbst, als Einzelnes überhaupt vermittelbar ist, dass du es als allgemeines Interesse, das heißt auf gesellschaftlich verallgemeinern kannst. Und das ist dieselbe Frage wie die Entfremdung, sprich die Vereinzelung des Menschen, die gerade ein Bewusstseinsproblem ist. Marx greift es auf, weil die Produktionsordnung des Kapitalismus uns genau zu Monaden macht und uns genau Gesellschaft nicht erkennen lässt. Und uns nicht erkennen lässt, was für ein Prozess eigentlich stattfindet. Und die Frage ist doch, ob wir, um Gesellschaft zu erkennen, nicht dieses struktive Element, das heißt das Produktionsverhältnis, also vermittelt des Klassenstandpunkts, ob wir das nicht nur erkennen können, wenn wir uns selbst auf den Klassenstandpunkt begeben. Das heißt, uns selbst als Teil der lohnabhängigen Klasse begreifen. Was du ja auch tust in dem Moment. Also doppeldeutige Frage. Auf der einen Seite, ob du es nicht schon tust, auf der anderen Seite, ob es nicht nötig wäre, das auch genauso zu formulieren, um eben an und für sich sein des Selbstbewusstseins zu vereinigen. Also ich bin Bourgeois und möchte trotzdem die Verhältnisse überwinden. Also es, um Missverständnisse vorzubeugen, es geht hier nicht um eine soziologische Definition dessen, was Bourgeois und proletarisch ist, sondern es geht genau darum, eben das objektiv adäquate Bewusstsein einer bestimmten Stellung im Produktionsprozess, namentlich des Proletariats, ob das nicht ideologisch das notwendige Bewusstsein ist, um Gesellschaft zu erkennen. Und nicht, ob individuell einer von uns Bourgeois. Also ist das jetzt eine Kritik oder eine Frage? Das ist eine Frage. Okay. Also ich weiß nicht, ob du, ich meine, ich stelle mich nicht auf den Standpunkt des Selbst oder so. Das ist ja irgendwie, das kritisiere ich, ja. Also es, weiß nicht. Ja, welcher Standpunkt dann? Hä? Also ich überhaupt keinen Standpunkt. Du schwebst über dieselbe Gesellschaft. Nee, ich. Sondern? Also ich meine, warum muss man einen Standpunkt irgendwie so abstrakt bezeichnen? Also ich muss ja nicht, also ich finde auch, also es gibt keinen Klassenstandpunkt. Also ich meine, wenn du dann sagst Klassenstandpunkt, also ich meine, wenn du so eine Antwort willst, dann hat jeder Mensch den Standpunkt, an dem er steht. Und der ist halt immer ganz konkret und ganz individuell bestimmt. Da kann man nicht sagen, also das ist jetzt irgendwie ein Standpunkt. Wenn du sagst Standpunkt, dann sagst du damit auch zugleich mit, dass dieser Standpunkt ganz bestimmte Qualitäten hat. Und wenn du sagst Klassenstandpunkt, dann sage ich, du vollziehst eine Abstraktion von der Konkret des Menschen, die gibt es aber gar nicht. Also so einen Standpunkt gibt es nicht. Ja, weil, also ich kann immer nur sagen, ich bin Prolet, aber ich kann nicht sagen, ich bin auf dem Standpunkt des Proletariats oder so. Wieso? Bin ich unabhängig? Weil ich immer. Dann hast du das komplette Proletariat mitreflektiert und hast die Gesamtheit der Klasse in dir. Das ist doch gar nicht möglich. Aber ich dachte, also jetzt mal ernsthaft, ich dachte, wir reden hier über eine marxistische Veranstaltung. Also ich meine, irgendwo, tut mir jetzt wirklich leid, aber ich dachte so, irgendwie gehen wir davon aus, wenn wir einen marxistischen Standpunkt haben, dass wir dann auch einen Klassenstandpunkt haben und dass wir von diesem Klassenstandpunkt ausgehend die Gesellschaft verändern wollen. Und dass wir die Gesellschaft verändern wollen, um die Produktionsverhältnisse zu verändern, um damit die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, um damit die menschlichen Verhältnisse und das Selbst zu verändern. Und wenn wir, also worüber reden wir denn dann bitte noch? Ich stimme mit deiner Konklusion überein, nicht mit deinen Prämissen. Kannst du das ausprobieren? Nö. Das hab ich gerade gesagt. Oh Mann. Also ich glaube, dass das halt ein Missverständnis ist und deswegen war ja meine Frage auch, ob du nicht implizit diesen Standpunkt annimmst. Weil ich meine, wir betrachten Gesellschaft, wenn wir Gesellschaft als Gesellschaft von Kapital betrachten, begeben wir uns auf den Standpunkt des Proletariats, indem wir den Gegensatz von Kapital und Unarbeit erkennen. Ja, du kannst doch überhaupt nicht sagen, es gibt das Interesse des Proletariats. Es geht doch nicht darum, irgendwie das subjektive Interesse eines gegenwärtigen Proletariats zu postulieren. Darum geht es gerade nicht. Sondern es geht Und ich meine, das ist der wesentliche Unterschied von Marx und den bürgerlichen Ökonomen, die ihm zuvor gehen. Diese Leute haben einen Klassenstandpunkt, aber ihr Klassenstandpunkt ist der der Bewahrung der gegenwärtigen Verhältnisse. Und der Unterschied zwischen Marx und diesen Ökonomen ist doch, dass er sich auf den Klassenstandpunkt des Proletariats begibt und damit Gesellschaft durch Klassenkämpfe als veränderbar erscheinen lässt. Also ist Klassenstandpunkt bei dir ein Imperativ? Also ich verstehe deinen Begriff von Klassenstandpunkt überhaupt nicht. Klassenstandpunkt ist das Bewusstsein darüber, dass wir in einer Gesellschaft von Klassenkämpfen leben, von Klassengegensätzen. Dann ist und das... Dann ist das nicht der Klassenstandpunkt, sondern das ist der Standpunkt des Bewusstseins der Klassengesellschaft. Ja, aber der ist ja gegenständlich, weil ich nicht außerhalb dieser Gesellschaft lebe, sondern weil ich Subjekt und Objekt dieses Prozesses bin. Der Klassenstandpunkt ist doch einfach der, dass das Proletariat ausgebeutet wird durch Lohnarbeit. Das ist doch ganz leicht runtergebrochen, der Klassenstandpunkt. Da geht es nicht um das Interesse von Arbeiter XY oder um die Summe der Interessen von Arbeiter XY und Z, sondern es geht darum zu verstehen, dass das Proletariat die unterdrückte Klasse ist, wegen den Produktionsverhältnissen. Ja, aber wer leugnet das denn hier? Ja, aber das ist doch, also das ist der Klassenstandpunkt, also ich meine, du hast das gesagt, der Klassenstandpunkt. Das ist der Klassenstandpunkt. Das ist gerade von der Erkenntnistheorie des Klassenstandpunkts. Und das ist nochmal was anderes als jetzt diese Aussage. Also, das Problem ist, oder was ich dich ja fragen wollte, ist, inwiefern, also mir scheint es so, tut mir leid, wie gesagt, ich bin zu spät gekommen, mir scheint es so, dass dein zentraler Punkt doch der ist, dass die Entfremdung und Vereinzelung das Bewusstsein in dieser Gesellschaft so zusammenschnürt, dass wir oder dass die Menschen gesellschaftliche Entfremdung, Verdinglichung und so weiter nicht erkennen können. Und dass wir deswegen in dieser Gesellschaft leben, sie nicht transzendieren. Und der entscheidende Knackpunkt ist doch, wie diese Vereinzelung aufgeben. Und, also, das ist jetzt die Frage, bin ich da richtig bei dir? So, gut. Und der Punkt wäre ja jetzt eine klassische marxistische Herangehensweise ist, dass wir Klassenbewusstsein organisieren müssen, das eben über diese Totalität aufzeigt, den grundsätzlichen Widerspruch dieser Gesellschaft aufzeigt, die wirkliche Bewegung aber auch gleichzeitig aufzeigt und damit unmittelbar praktisch ist. Indem wir dadurch, dass die Akteure ihre eigene Proletarisierung erkennen können, zur Praxis entladen sind. Während es mir so scheint, als würdest du so eine Behelfskonstruktion aufmachen, wo ich einfach nicht ganz dahinter komme, warum wir, wie Hanna das schon gesagt hat, in einer sich marxistisch titulierenden Veranstaltung sitzen, die vom Marxismus abdruckt. Ja, ich meine, ich bitte, also ich. Gut, ich meine, dasselbe kann ich jetzt hier sagen, aber irgendwie, also ich habe auch wirklich Schwierigkeiten, das zu verstehen, was du sagst, weißt du? Also weil das sind, ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwie erstmal diese, da steckt so viel irgendwie implizit dahinter, was ich irgendwie durchdringen müsste, um da sinnvoll drauf zu antworten. Ich meine, das spricht auch Punkte an, die muss man tatsächlich diskutieren, aber es sind dann auch irgendwie tatsächlich Erkenntnisse, also dieses Verdeckungsding, wie kann ich jetzt überhaupt irgendwas denken und erkennen, wenn es diese allumfassende Täuschung gibt und so. Also, ja, also ich weiß nicht, ich kann da halt irgendwie auch nicht drauf antworten. So. Also es ist einfach, es ist zu weit weg, da müsste ich jetzt ewig nachdenken, ich müsste irgendwie mehr von dir erfahren, was du meinst und so. Also, genau. Ich meine, ich würde dir auch vorwerfen, dass das, was du machst, ist vielleicht marxistisch. Du willst vielleicht sogar sagen, aber das ist mit Marx nicht viel zu tun. Aber muss also. Ja. Ich glaube, ich würde jetzt gerne aufhören. Ja. Gut.